Dann roll ich mal los, ne? Ich bin neulich mit dem Fahrrad zum Schorn gefahren übrigens. Zum was? Oh, zum Schorn. Nach Südafrika? Ja, nach Südafrika. Es waren 24 wundervolle Wochen. Kommt schön, 24 Wochen nach Afrika? Das schönste Jahr meines Lebens. Ja. Ich kenne jemanden, der das sogar gemacht. Zum Schorn? Afrika? Nee, nicht zu Schorn, aber einmal komplett durch den afrikanischen Kontinent geradelt. Aber der Schorn möchte jetzt einen Podcast machen über die Musikszene in Südafrika während der Apartheid. Geil. Und indem ich das jetzt laut sage, wird er A, stinksauer sein, dass ich es verraten habe, und B, setze ich ihn unter Druck, dass er es auch richtig macht. Ja, aber so ein bisschen Druck kann ja echt gut sein, dass man auch mal anfängt abzuliefern. Unter Druck entstehen Diamanten. Oh Gott, ich kann den nicht mehr hören. Ich muss den immer bringen, wenn es geht. Das ist einfach so. Ich habe heute erst von MyLab angeschaut, wie sie Nerdrant immer macht, unter anderem zu dem Spruch, Alkohol ist nicht die Lösung, sondern ein Destillat. Ja. Kann die sich 20 Minuten lang aufregen. Ich wollte gerade sagen, aber ich kenne so viele Leute, unter anderem Biologen, genau darüber schon immer das Kotzen kriegen. Und ja, das wäre wahrscheinlich bei Chemikern noch mehr zu Hause, aber ich kenne mehr Biologen als Chemiker. Word. Solange du keine Epidemiologen kennst, ist alles gut. Ist fertig. Oh, ich habe heute deinen Dumbledore-Witz geteilt mit gewählten Leuten und habe ich möchte einfach das weitergeben, dass man höchst entzückt war. Wirklich? Wirklich. Oh, ernsthaft. Schön. Ja, es war absolut fantastisch. Es war aus irgendeinem Zusammenhang, dass irgendjemand irgendwo zauberhaft geschrieben hat, und dann habe ich gedacht, zauberhaft. Kannst du ihn noch auswendig? Und dann, ja. Sonst hole ich es raus, ja? Nee, neulich hat man Dumbledore beim Dealen mit Zaubersprüchen erwischt. Jetzt ist er zauberhaft. Oder jetzt sitzt er in zauberhaft. Ja, la la la la la la la la la la. Aber jetzt das laufende Aufnahme nochmal als Template zu speichern, gibt auch keinen Sinn, ne? Auch blöd, dann stecken nur wieder die Dateien drin. Aber das ne? nächste Mal. Wie immer. Ja, das denke ich immer. So. Ich denke es mir auch jedes Mal, wenn du die Aufnahmen aufnimmst, wenn wir vor Ort sind, so, nein, ich habe doch all die Kapitelmarken schon vorbereitet und alles schon fertig, und dann, ich kriege ein Template von Jürgen, das ist einfach komplett leer und ich muss alles zu Fuß machen. Mach einfach mal ein Template für mich. Ja, ich habe ja schon eins. Achso, ich benutze es nur nicht, oder was? Ja. Achso, das kann sein. So, jetzt bitte alle mal den Flugmodus eintreten. Ah ja. Bitte schnallen Sie sich an. Stellen Sie Ihre Füße hoch. Ihre Tische aufrecht und klappen Sie den Tisch zurück. Das kleine Fliecherle. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder zusammen. Der Dominik. Warum muss ich das jedes Mal sagen, wenn es doch der Philipp vorher schon sagt? Der Jürgen. Und der Philipp. Und wir hören mal wieder. Der andere Philipp. Zeug. Ach so, jetzt. Ihr könnt mir wieder nicht folgen. Ja, ich habe mich gerade verwechselt. Wenigstens erklären wir die Regeln nicht mehr in den Kurzfolgen. Es gibt inzwischen echt viel zu viele Philipps in meinem Leben. Das führt immer wieder bei mir zu Verwirrung. Vielleicht baue ich aber auch geistig einfach nur ab. Heißt das, du musst jetzt ein paar loswerden? Das habe ich dir ja schon mal vorgeschlagen, aber du warst nicht von meinem Ersatznamen begeistert. Na Moment, dann wirst du aber nicht ein Philipp los, sondern du wirst nur jemand los. Nein, dann wirst du nur los, dass jemand Philipp heißt. Das ist ja auch mein Problem. Ach so, na gut. Ja, dann kannst du es ja wie diverse Fleischfabrikanten machen und einfach die Leute durchnummerieren. Und Unternehmen gründen, damit ich jeweils weniger als 50 Freunde habe. Ja, so der Hira hat das damals bei Computec gemacht. Der hat die Praktikanten einfach durch Fleisch zerlegen lassen? Nee, durchnummeriert. Ja, kann man doch mal machen, wenn man sich keine Namen merken will. Er hat gesagt, ihr seid eh in fünf Monaten wieder weg. Weil wenn ich die Mühe, euren Namen zu merken, habe ich sie durchnummeriert. Das finde ich aber tatsächlich etwas ungerecht, weil du den Leuten damit, wenn du jetzt zum Beispiel aufsteigend oder absteigend nummerierst, eine gewisse Wertigkeit zuweist. Ich glaube, das hat grundlegend größere Probleme als das. Da fände ich es viel besser, ein bisschen wie bei Git, einfach so eine Hash-Summe zu nehmen, die keine eindeutigen Rückschlüsse auf den ursprünglichen Eintrittsdatum oder eine Reihenfolge zulässt. Also wir zerfasern ja hier jetzt schon wieder, bevor es überhaupt losgeht. Das ist schon wieder ganz gar schrecklich. Wir machen das jetzt wie in der Kirche. Wir sagen jetzt erstmal Reihe um alle, wofür wir dankbar sind. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier wieder podcasten kann, dass ich zurzeit online Karaoke singen kann und dass Leute Podcasts da draußen produzieren. Shoutouts zurück an Herstory und die auch noch besser wurden als beim in der Anfangsfolge und ich völlig hin und weg bin. Was zum Geier soll ich jetzt echt sagen, für was ich dankbar bin? Kannst ja. du doch mal machen. Bist du für was dankbar? Aber es ist Teil des, also ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade. Wie lange habe ich Zeit? Weil ich habe so viele Dinge, für die ich dankbar bin. Mal ganz im Ernst, wenn wir wirklich das Ich bin dankbar für Spiel spielen, habe ich, und das ist jetzt nicht gespielt, ich habe hier ein Dokument angelegt. Oh nein, das ist ich habe die Büchse Dinge, der, für die ich gerade dankbar bin. Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Und das schreibe ich seit einer Woche. Ah ja. Ich habe viele Dinge. Na, die ist so genau, wollte ich es gar nicht wissen. Eigentlich wollte ich nur, dass ich dann irgendwann drankomme und meine Liste, die wesentlich kürzer ist, okay, also dann darf. Dann begnüge ich mich in der langen Liste der Dinge, für die. Was war das? Ich. Das. Beziehungsweise das Notebook von Jürgen, das lustige Geräusche macht. Ja. Was aber ihr in der Aufnahme eh nicht hört. Genau. Das wollte ich damit sagen. Okay, das heißt, wir schneiden das eh raus. Ich bin aktuell dankbar, dass es hier ein leckeres Bayreuther Hell gibt, was mich erinnert an die fantastische Hochzeit der Antonia vor 2 Wochen in Bayreuth, die wirklich sowas von, der Jürgen guckt. Als ja, du bedankst dich jetzt bei der Antonia für das Bier, das ich mitgebracht habe. Das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht. Okay, ich bedanke mich bei Jürgen, der das köstliche Bayreuther Hell mitgebracht hat, das wiederum mich erinnert an den wundervollen Tag, den ich verbringen durfte im wunderschönen Bayreuth. Passt das? Ist ja, ja, ich habe gesagt, schon besser. Also da ist noch Luft nach oben, aber... Okay, also ich soll mich für irgendwas freuen, was du ausschließlich mir getan hast. Nein. Dann bedanke ich mich für mein Hähnchenschnitzel vom Kerscher, was du mir vorher mitgebracht hast. Das ist auch schon mal was, dem ja. gab ich eine, von 11 möglichen Punkten gab ich 10, ob meiner Freude. Und von 10 möglichen Punkten gab er 9 und von 9 möglichen Punkten gab er 8. Also ich weiß nicht ganz, wann es kippt. Genau, aber ich habe das Gefühl, du möchtest das Wort... Ja, ich wollte mich nur bedanken bei zum Beispiel Sabine, die hat uns eine sehr großzügige Spende zukommen lassen. Genauso wie. Vielen Dank. Genauso wie, und jetzt wird es ein bisschen skurril, genauso wie Sven, der dafür aber den PayPal-Account von Jana verwendet hat. Dankeschön. Genauso wie Georg, der dafür den PayPal-Account von Lena verwendet hat. Das klingt ein bisschen wie, hey, gib mal kurz dein Handy her. Ja, genau. Ja, also wenn ihr auch irgendwelche wohlhabenden Frauen in eurem Leben habt, ne, das wäre eine super Idee, so zum Beispiel. Also eine der Dreien hat ja eine exorbitant hohe Summe gespendet. Nee, die mit der exorbitant hohen Summe habe ich noch gar nicht erwähnt. Okay. Danke gut, an Margit für die sehr, sehr großzügige Spende. Das also, war echt sehr lieb. Dankeschön dafür. Margit, holla die Waldfee. Also das ist wirklich was, was nicht selbstverständlich ist. Und selbst wenn du zigfache Multimillionärin bist, ist das wirklich was Besonderes. Und ich weiß gar nicht, wo ich mit den 40.000 hin soll, die ich jetzt bekommen habe. Nein, so krass war es nicht, aber das ist wirklich ganz toll. Vielen Dank dafür. Wenigstens unterstellt ihr mir diesmal nicht wieder Unterschlagung. Du, ich unterstell dir eigentlich nie Unterschlagung, mal unterstellen. Nee, wir wissen, dass es so ist. Ja, eben, unterstellen heißt ja, dass wir nicht wissen, dass es so ist. Oh, da kannst du den Jürgen echt provozieren mit solchen Aussagen. Nein, damit nicht. Damit nicht. Ich bin auch dankbar für die Leute, die uns kleinere Beträge, aber dafür regelmäßig spenden, die ich jetzt alle schon mal namentlich erwähnt habe und deswegen an dieser Stelle einfach mal überspringen. Ja. Danke an... Jetzt, Philipp, sag du mir den Namen, weil ich bringe immer die 2 Geschwister durcheinander. Für das Kükenbild. Ed Verkügtheiten. Ja, ich wollte jetzt den Vornamen sagen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich sonst bestimmt den falschen sage. Ah, verstehe. Ah, du sagst ihn aber auch nicht. Nö. Okay. Dann sage ich einfach, man soll von ihnen den Twin Think Podcast hören. Unbedingt. Ja, der ist nämlich richtig gut. Da reden sie über das Zwillingsein. Ach, echt? Und ja. Und was ich schön finde, ist, ihre Podcast-Folgen-Durchnummerierung ist großartig. Also wir sollten vielleicht Kontext geben für diejenigen, die uns nicht folgen. Ja. Am meisten Social-Media-Präsenz haben wir tatsächlich auf Twitter dieser Tage. Da hat uns eben der besagte Account ein Stillleben in ihrer typischen Art kreiert und uns als Küken-Podcast eine Küken in Szene gesetzt. Ich bin das grüne Küken, ich war sehr zufrieden. Ja. Ich war etwas irritiert über die Schale mit dem Obst und der Schokolade, aber... Ja. Das das nächste Mal bitte eine Flasche Bayreuther Hell. Und ein Schnitzel-Sandwich mit Mayonnaise. Also das war ja ein die Whisky-Karaffe eine Whisky-Karaffe da. Die war wahnsinnig gut. Ich habe noch jemanden, den ich danken muss. Und jetzt wird es etwas ausführlicher. Denn, und wir verlinken das Bild in den Shownotes. Unbedingt. Denn der Oliver hat mir geschrieben, den Oliver kennt ihr vielleicht noch aus Sendungen wie Mit der Maus? Nein, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Der hat uns die Disketten geschickt seinerzeit. Ah, okay. Oh, ja. Oliver hat eine E-Mail geschickt und in der E-Mail ein Paket angekündigt. Und jetzt habe ich hier beides hier stehen. Und soll ich euch einfach mal ganz kurz in die E-Mail? Moment, oder? Die E-Mail oder das Paket? Das Paket ist, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht ganz reingeguckt. Aber in der E-Mail steht, glaube ich, schon ziemlich genau erklärt. Ist es ein physisches oder ein Datenpaket? Es ist ein, es steht, ich schaue hier die ganze Zeit unter den Tisch, wie du vielleicht merkst, ja, es ja. steht hier neben okay, mir. Okay, gut. Also, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber er schickt quasi kulinarische Grüße aus seiner Heimat, dem Odenwald. Und Brotaufstrich, Brauerei, Stift der Köcher, was ich sehr spektakulär finde, und Apfelwein. So. Mm. Nur echt mit dem Original rascheln? Ja. Bitteschön. Oh, wie geil sind die denn? Bitteschön. Wenn ich noch, ganz kurz. Ist, also das ist jetzt gerade ein, ja, tatsächlich so ein Stifteköcher, wie man ihn von früher kennt. Und was ich geil finde tatsächlich, wenn ich noch in dem Wohnheim von früher wohnen würde, dann müsste ich jetzt darauf bestehen, dass ich das Orange nicht bekomme, weil genau in diesem Orange war das komplette Wohnheim gehalten, das, wie ich jetzt gelernt habe, vor ein paar Tagen abgerissen worden ist. Oh, das ist das Avenarius-Wohnheim in Nürnberg gibt es nicht mehr, wird aber wohl neu gebaut mit weniger Wohnungen, aber trotzdem wieder Wohnheim. Also mich erinnert es auch an die Firma, in der Dominik und ich mal waren, das war auch die Corporate-Farbe. Aber ja, das war ja nur ein Teil des Pakets. Oh Gott, das ist ein Paket im Paket. Ah. Ja, es war ja kulinarisch angekündigt. Der ist es noch nicht so lecker. Wenn das drin ist, was drauf steht, freuen sich gewisse Leute. Ich glaube nicht. Oh Gott. Oh, eine Wurst. Nein. So, hier haben wir einmal Rhabarber mit Vanille, Brotaufstrich aus gemustem Obst. Geil. I call dips. Ich nehme an, das ist, nein, es ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du dich da nicht ins eigene Fleisch schneidest, wenn du zu früh Dips callst. Ich bin nicht der wilde Rhabarber-Fan, von daher. Ich bin ein Riesen-Rhabarber-Fan. Ja, Rhabarber ist geil. Ja. Da werden wir drum streiten müssen. Süßkirsche, Lavendelblüte. Hätten wir hier noch. Mirabelle, der Klassiker. Oh, Mirabelle. Also ist tatsächlich alles drei sehr geil. Ja. Ich, oh. Schmucker Meisterpilz. Jetzt haben wir aber hier die Produktmarkennennung. Aber ach so, nee, es ist aber doch einfach doch, nur eine Dokumentation. Ja, das ist hier nochmal ein. Ja. Da hätte ich ja dir gar keinen Bayreuther mitbringen müssen, ja, Dominik. Vor allem, das ist jetzt ungekühlt natürlich. Ja, prüfbar. So, Philipp, du musst leider auch Bier trinken an der Stelle. Ich glaube, das teile ich entweder auf euch auf oder schenke es einer anderen lieben Seele, die aber das vielleicht zu schätzen weiß. Vielleicht wirst du ja damit glücklicher. Was haben wir? Oh, Bamble Whiskey. Oh, Apfelwein. Da steht auch der Hinweis, ich glaube, der war auf den Äppler bezogen. Risiko 1, Sodbrennen. Risiko 2, Durchfall. Ja, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Hatte ich bis jetzt bei Äppler noch kein Problem mit. Riecht jetzt irgendwie aber nach Wurst, oder? Riecht ihr das? Nein. Ich rieche immer noch, also ich rieche immer noch besser zu riechen. Ich rieche immer noch dein Schnitzel-Sandwich von vorhin. Ja, aber das ist doch genauso, wie wenn du im Auto rückwärts fährst, dann machen die Leute auch die Musik aus, wenn du einparkst. Das stimmt. Aber damit du besser sehen kannst. Das macht mein Auto von selber. Ich wollte es gerade sagen. Wirklich? Ja, ich mache die Musik leiser, wenn der Rückwärtsgang drin ist. Ja. Das ist mega praktisch. Das ist mega nervig. Ja, eigentlich schon, weil ich höre meinen Podcast und dann verstehe ich es nicht mehr. Und dann bin ich voll abgelenkt beim rückwärts ausparken. So, das fahr dann immer alle Leute zusammen. Genau. Dominik, das geht jetzt in deine Richtung. Oh. PS, wäre schön, wenn ihr mir mal die Liste mit den bereits besprochenen Persönlichkeiten zukommen lasst. Die ist ja auf der Website. Ich würde die da mal was vorbereiten. Kann man nach wie vor nicht groß genug sehen. Jetzt nimmt nein, wieder müssen, nein. Ich will damit nur sagen, da müssen wir vielleicht mal schauen, dass wir die Prominenter irgendwie platzieren, weil die ist mehrfach verlinkt auf der Website und wird aber anscheinend trotzdem nicht gefunden. Schauen wir mal, dass wir die Prominenter verlinken. Das heißt, so viel wie Jürgen, mach das mal. Weißt? Ich will mich nicht damit befassen. Wir können ja einen Hyperlink auf Höhe unserer Gesichter. Und dann das Foto von uns dreien einfach ein Hyperlink auch mit der bisherigen Folgen. Eigentlich bräuchte man die Webseite gar nicht. Eigentlich könnten wir da einfach nur diese Liste verlinken, genau. Oder? Ach, Pablapap. Pablapap. Wie sollen die Leute euren Witschlefanten sonst finden? Stimmt. Es gibt noch ein PPS. Eine nicht ganz ernstzunehmende Musikgruppe aus meinem Nachbarort hat das Thema Apfelwein vor einigen Jahren in einem Lied zusammengefasst. Achtung, der Frontmann der Band trägt auf der Bühne oft verstörende Outfits. Okay. Ich kopiere den Link einfach auch mal mit in die Shownotes. Das müsst ihr euch, glaube ich, selber antun. Vielen Dank, Oliver. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Danke. Das war jetzt aber ein... Danke. Danke. Wie sagt man? Danke. Du, das ist eine weitere Sache, für die ich dankbar bin. Ja, ist schön. Das ist dass einfach, dir jemand sagt, jetzt sag Felix Danke. Nein, auf der langen Liste der Dinge, für die ich dankbar bin. Ja, schön. Ich habe eine Idee und die ist ebenso unspektakulär wie wahrscheinlich genial. Es gibt doch, du erzählst doch immer, dass du diese Witze-Hotline einrichtest, ja. Beim Kongress und kongressähnlichen genau. Veranstaltungen. Und man kann ja schwer davon ausgehen, dass das zumindest remote stattfinden wird. Und wahrscheinlich gibt's das schon und deswegen weiß ich das. Und deswegen, aber kann man eine 24-Stunden-Ach-Hotline einbauen, dass quasi unser Podcast 24 Stunden läuft? Dass man das als Option quasi macht, dass man eine Line hat, ja. Wo der Podcast läuft? Und ich dann. Es gibt ja auch, also es gibt ja tatsächlich eine, in Anführungszeichen, echte Witze-Hotline, wo du anrufst. Und da kommt einfach nur ein Band, wo einfach Witze vorgelesen werden. Also da ist niemand physikalisch, der da rangeht und was tut. Sondern das passiert ja irgendwie automatisch. Aber wäre es nicht voll cool, wenn wir einfach irgendwie so einen Radiosender hätten für den Zeitraum? Was schaust du mich so an? Könnte man machen, theoretisch, ja. Das ist ein Projekt von Philips Kragenweite. Ja. Aber ich weiß halt nur nicht, inwieweit das irgendjemand nutzen würde, weil, mal blöd gesagt, warum rufst du zum Beispiel auch bei so einer Witze-Hotline an? Ja, eher, weil es geht und weil es da ist. Naja, aber... Weil technisch gesehen sozusagen... Na gut, du hättest wirklich diesen Aspekt von, du hörst es jetzt gemeinsam, ne? Das ist natürlich witzig. Ja, es ist mehr so eine Kunstinstallation. Ja. Ja. Na, oder du müsstest dann halt einen Chat dazu packen, dass es mehrere Leute gleichzeitig anhören und dann in dem Moment das gleichzeitig hören. Fandest du die Passage jetzt auch so cool, ist der Dominik nicht der Beste? Na, das Beste ist immer, wenn du denkst, es ist eine Aufnahme, so wie du es bei deiner Witze-Hotline gemacht hast und die Leute dann dabei aber aufnimmst. Das habe ich mir neulich gedacht, als ich, Dominik und ich waren wieder bei den Cinematic Smash Bros. Und in der Vorbereitung war ich irgendwie der Einzige, der irgendwie online war oder der Erste. Und dann habe ich halt mein Studio-Link-Setup ausprobiert und da kann man ja auch vorher hinterlegte Musikrufnummern anrufen. Genau, das sind einfach so Tests, also für alle, die jetzt im Podcast aufnehmen, nicht so tief mit drin sind, im Endeffekt, wenn wir anfangen, so einen Podcast aufzunehmen, remote, können wir, um zu probieren, ob wir unser Gegenüber vernünftig erreichen, kann man so eine Telefonnummer anrufen, da kann man kurz was sagen, dann wird es einem zurückgespielt und es gibt auch noch eine andere Nummer, da kommt einfach sozusagen zum Testen ein bisschen Musik. Genau, und diese Echo-Rufnummer, das wäre mega witzig, wenn die einfach aufgenommen werden würde und irgendwo dann einfach mal so random anonymisiert ausgespielt. Das finde ich mega lustig. Moment, wo ausgespielt? Naja, wenn es einfach aufgenommen würde, jeder, der bei Echo Ach anruft, so. Das ja. geht ja nur darum, sich selber zu hören. Ich finde es viel besser beim Skype. Testcall, wie viel was der Leute schon sagen. Was ich da immer für einen Quatsch dann mache, und es macht dich ja so fertig, weil der Versatz dich dann so durcheinander bringt, dass du überhaupt, du fängst total an zu leiern dann, du kannst überhaupt nicht mehr richtig aussprechen. Und das würde ich wahnsinnig gerne auch mal von anderen Leuten hören. Ja, ja. Also Leute, wenn ihr mal bei echo@studiolink anruft, bitte drückt vorher auf Aufnahme. Du weißt aber schon, dass das eine Person verantwortet, die du anschreiben könntest, auch via Twitter. Ja, ja. Ja, aber genau. Ja, ich bin, nein, aber sowas machst du ja auch nicht. Der ist zu viel zu verantwortungsvoll dafür. Ja, das ist wahrscheinlich man auch viel will das auch nicht problematisch. Nein, aber allein Datenschutz und so, das geht alles nicht. Aber ich verstehe total, wie lustig die Idee wäre dahinter. Das war jetzt ein wenig ein Downer. Es tut mir leid. Ich hab noch was meine Stimmung zumindest wieder hebt. Ich habe nämlich neulich auch was gebastelt, weil wir es gerade von Basteleien hatten. Yeah. Jetzt könnt ihr entweder euer Handy rausnehmen oder ihr könnt kurz rumkommen. Bingo.das-a.ch. Nein, ich bin gespannt. Es ist auf dem Handy leider nicht ganz so toll zu bedienen, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also Sie können Bingo. Aber auf dem Rechner könnt ihr jetzt mal, das ist auch was für euch zu Hause. Ist es randomisiert, dass man ein Feld kriegt? Na, freilich. Ja, tatsächlich. Was, DE am Schluss? Nee, wir haben jetzt hier. Also. Nee, Bingo. Nee, stopp. Bingo-A. Bingo.das-a.ch. Ja, aber 4x4 ist ein bisschen doof vom Feld her, ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Whatever. Ich liebe es jetzt schon. Wie gut ist. Kann man die auch noch anklicken? Man kann die anklicken! Hallo! Nein, wie geil ist das denn? Wenn du Bingo hast, ey, dann schneide ich an, was dann passiert. Oh, es regnet! Es regnet? Das ist Konfetti. Konfetti! Ja, es regnet Konfetti. Ja. Also ich hatte großartig. Ich hatte sehr viel Spaß gestern und vorgestern Abend. Und ich dachte, ich gebe auch einfach mal was zurück. Vor allem auch hier gleich, Dominik wirft Jürgen vollkommen zu Recht Unterschlagung vor. Weil das jetzt schon dasteht, finde ich so gut. Oh, wie schön. Aber eine Sache muss ich jetzt noch mal ganz kurz, um zu den Verkügtheiten zurückzukehren. Die drei Sätze, die dastehen. ich habe echt erst überlegt, wer soll denn wer sein? Und dann gucke ich eine Sekunde auf die Getränke und denke mir, es ist völlig klar, wer auf jeden Fall ich bin, weil gut, ich bin halt nicht derjenige, der den Whisky-Schwenker vor sich stehen hat. Aber das Zweite war dann einfach die Sätze, die da stehen, weil die sind so charakteristisch bei uns in der Rolle. Ja, ja. Wo ich mir auch gedacht habe, so, sage ich das wirklich oft? Und dann habe ich kurz nachgedacht, ja, das sage ich wirklich oft. Und das ist beim Intro. Tatsächlich bin ich genau deswegen auch irgendwie auf diese Idee gekommen. So. Ja, mega gut. Meine erste Kachel war, Jürgen sagt, tatsächlich. Ja, ja. Ja, also vielleicht habt ihr da zu Hause ja auch Spaß mit. Der Erste, der mir einen Screenshot auf Twitter schickt, naja, der es zu Recht ausgefüllt hat. Ja, das ist natürlich klar. Ja. Ich gleiche das dann ab mit der Laufzeit der Episode und das haut alles nicht hin. Aber ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Screenshot davon macht und mir den zurückschickt. Vielleicht lasse ich mir was einfallen. Ihr beide seid ausgenommen. Ach, jetzt war ich gerade schon, ich hatte schon 3 Punkte. Ihr könnt aber trotzdem, jetzt sehe ich es gerade hier, Dominik empfiehlt BoJack Horseman, das darf ich dir gar nicht sagen, dass ich angefangen habe, BoJack Horseman zu schauen. Wie findest du es? Ich sehe, dass man dem was abfinden kann. Okay, das ist fair. Nach Staffel 1, es wird jetzt so ein bisschen... Sag mir, also... Sag mal, wo kommst du denn her? Also eine, das ist jetzt kein großer Spoiler oder so, weil es keinen ernsthaften Auswirkungen hat oder so, aber ich glaube in Staffel 2 war es, wo eine Nebenfigur anfängt Impro zu spielen und ich habe mich so drüber kaputt gelacht, weil so viele Klischees aus dieser ganzen Impro-Szene entweder teilweise stimmen oder halt einfach so überspitzt und überdreht sind, dass sie ins vollkommen Absurde gehen. Und ich habe mich so darin wiedergesehen und konnte mich königlich darüber amüsieren, wie albern das alles sein kann und so. Und ich konnte das so ja, also was ich schon mag, ist, sie treffen solche Dinge schon, ist nicht nur Impro, sondern sie treffen manche Dinge einfach wahnsinnig gut und schaffen es auch relativ gut, einen Gag zu machen, ihn dann nochmal in einer Variante zu machen. Und dann denken sie, ja, jetzt kommt er nochmal, dann kommt er nochmal und dann bringen sie aber noch eine Variante davon. Also es ist so, ja, und manche so ein Gags Treppenwitz. Ich wollte gerade sagen, manche werden so brutal von der ersten Folge bis zum allerletzten durchgezogen, die auch nicht einmal besonders lustig sind, aber einfach durch die Penetranz irgendwann einfach gewinnen. Da, ja. Am Wochenende kommt die nackte Kanone auf Netflix. Freue ich mich schon. Welche Teile? 33, ein Drittel. Den habe ich im Kino gesehen. Der ist wahrscheinlich sehr geschmacklos heute. Ich erinnere mich an die Szene, wo sie mit dem motorbetriebenen Gerät in dem Einkaufsgeschäft steht. Ich werde mich sicherlich beömmeln. Weißt du, die dumme Szene mit dem, sie hatte Beine ziehen die Enden, wo sie einfach 2 Knie hat, oder? War das nicht der Fall? Ja, das gehört, genau. Ja, gab es auch. Zu etwas wertvollerer kultureller Unterhaltung. Sehr gut. Philipp. Dieser Podcast. Also, bis zum nächsten Mal. So weit würde ich nicht gehen. Aber Philipp hat ja schon einen Podcast geplagt. Ich hab mich wirklich in einen Podcast verliebt. Und ich meine, das ist ein bisschen, das ist eine professionelle Produktion aus den USA. Ich weiß, warum man das vielleicht nicht so toll finden mag. Und es ist, glaube ich, auch Spotify mit an Bord. Aber es ist wirklich so gut. Es ist so gut. Sagt euch Wind of Change etwas. Der Song. Sagt euch der Podcast was mit dem Namen. Nein, noch nicht. Ein Journalist geht dem Gerücht nach, und das ist ein Gerücht, das werdet ihr nicht im Internet finden, das hat er nämlich von einem CIA-Agenten, der mit ihm befreundet ist, der hat ihm das Gerücht erzählt, dass innerhalb der CIA die Geschichte rumgeht, dass die CIA hinter Wind of Change steckt, von den Scorpions. What? Und der Journalist lässt diesen Gedanken, du hörst dir an, der lässt diesen Gedanken nicht mehr los, er verbeißt sich, ich glaube, auf Jahre auf die Recherche und herausgekommen sind, die 8 besten Podcast-Episoden, die ihr dieses Jahr hören werdet, ohne Scheiß. Also es ist fantastisch. Ja, es ist Wind of Change. Wind of Change. Ich bin jetzt gerade mit Folge 8 durch und ich bin sehr traurig, dass es zu Ende ist, obwohl ich jetzt endlich die Auflösung kenne. Ich bin sehr, sehr traurig, dass es zu Ende ist. Okay. Es gibt noch 2 Bonus-Episoden, wo sie dann die besten Follow-up-Geschichten, die von Hörern noch kamen, auch noch aufarbeiten. Ja, absolut fantastisch. Ich dachte, ich hätte es euch schon mal vorab empfohlen. Nein. Weil ich es entdeckt habe, dass es irgendwann, ich weiß nicht genau, vor ein paar Wochen ging es raus. Ja. Aber es ist so großartig. Ich habe die beste Überleitung in der Geschichte von 8. Ganz kurz, bevor du es nur sagst, ist es von Pineapple Street Studios? Ja. Okay, gut, weil es gibt nämlich 2 Podcasts, die so heißen. Weißt du, wie die letzte Folge heißt? Von was? Von dem Podcast, den du empfohlen hast. Die Bonusfolge oder die letzte richtige? Ich sehe es auch gerade. Beste Überleitung aller Zeiten. Ich müsste es wissen, aber ich habe es vergessen. Die heißt Hello Klaus. Ach so, ja. Was fällt uns dazu ein? Ey, hört euch die Bonusfolge 145 an. So viel Spaß hatte ich wirklich, Hand aufs Herz. Ich glaube, noch nie in einer Bonusfolge von uns. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Ja. Und Ja, also ich weiß, dass es gibt Hörende da draußen, die die Bonusfolgen auslassen, was ich auch irgendwie akzeptieren muss, kann, stehe ich drüber. Ich kenne mehrere Leute persönlich, die nur die Bonusfolgen hören, weil sie sagen, die langen, normalen Folgen, wie diese eine ist, passen halt bei ihnen nicht so gut in den Alltag rein. Also egal, was ihr quasi wollt, aber hört einmal die 145. Ihr werdet mehr über Klaus und Klaus erfahren, als ihr jemals zu wissen wollen, ja, geglaubt habt. Ja. Wahnsinn. Ich bin noch nicht drüber weg. Ich hätte auch noch mal eine ganz gewagte Bitte, ohne euch jetzt vorher gefragt zu haben, an die Hörenden. Schickt uns mal Fragen. Da können wir vielleicht mal so eine Q&A-Folge machen, dass wir mal die Fragen beantworten, die unsere Hörenden an uns haben. Stimmt, volle Kanne. Das wäre zum Beispiel eine super Frage. Warum bin ich recht? Warum riecht es hier nach Leberwurst? Warum riecht es denn hier nach Leberwurst? Die Frage würde ich zum Beispiel jetzt mal stellen. Also das ist jetzt mein vollster Ernst. Ist da vielleicht in der Packung noch eine Leberwurst drin? Bei mir riecht es nicht nach Leberwurst. Hier riecht es mega nach Leberwurst. Aber das stimmt. Da bemerkte Jürgen, dass er bei 40 Grad die Leberwurst gibt. Nein, da ist keine Leberwurst. Oder dass er anstatt seiner Turnschuhe heute Leberwurstschuhe angezogen hat. Ja, ich habe meine Socken ausgezogen. Vielleicht. Hängt das damit zusammen? Sehr räucherig. Also ich habe hier keine Leberwurst, es tut mir leid. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, dass es nach Leberwurst riecht? Es riecht also bei super dir widerlich. Muss ich solche Fragen stellen? Nein, es riecht wirklich extrem nach Leberwurst. Aber nicht auf eine geile Art und Weise. Für was ist das ein Zeichen? Für Schlaganfall oder für... Ja, deswegen hatte ich ja das Angst, dass ich gleich umkipp. Aber der Philipp ist die... Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide einen Schlaganfall gleichzeitig haben, ist sehr gering. Außer wir sind herztechnisch so verbunden. Oh, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen unwahrscheinlich. Ja. Oder wir sind nur so ein Fiebertraum von Jürgen. Das ist wiederum sehr wahrscheinlich. Ey, Leute, was ich mir in meinem Leben schon eingebildet habe, das glaubt ihr mir nicht. Mhm. Wobei, euch habe ich schon erzählt, ihr glaubt mir wahrscheinlich. Egal. Ich habe heute mal wieder keine klassische Biografie mitgebracht, sondern eher so ein, naja, so ein Dreiklang von Leuten, die was Bemerkenswertes geleistet haben und die das irgendwie das Thema verbindet. Ja, Philipp, Dominik und Jürgen. Hallo. Das ist zum Beispiel jetzt Feld abkreuzen. Wer das Feld hat, Jürgen ist von irgendwas draußen abgelenkt, ja. könnt ihr jetzt abstreichen. Ist aber gut, dass du sagst, weil das ist natürlich oft als Hörender schwer zu merken. Deswegen habe ich es erklärt, genau. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch ein Feld zu Philipp erklärten Witz. Ja. Ja, haben wir jetzt schon ein halbes Bingo, glaube ich. Ja, das war jetzt aber kein Witz, oder? Piotr Nesterov. Gesundheit. Wird am 15. Februar 1887 in Nizhny Novgorod geboren. Hast du jetzt Luft geholt oder überlegt? Ich habe überlegt, wie ich Nizhny ausspreche. Okay, weil tendenziell hättest du auch einfach mal Luft holen können für irgendwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Person schon mal gehört habe und die Stadt. Kann man schon mal gehört haben, die Person? Nichtsdestotrotz möchte ich gerne weitererzählen. Aber ich bitte doch darum. Seine Eltern sind in der russischen Armee und auch Piotr besucht erst die Militärschule und später dann die Artillerieakademie in St. Petersburg. You're in die the Mutter, Army now. Die Mutter? Ist eine Dienerin oder was? Ich weiß nicht genau, welche Funktion die hat, aber ich glaube, das ist jetzt nichts so Besonderes. In welchem Jahr sind wir? 1887. Naja, schon ein paar Jahre älter, also wenn er auf die Artillerieakademie geht, dann nehme ich mal an, ist er schon... sag das mal dreimal hintereinander. Artillerieakademie. Akademie. Du hast nicht Artillerieakademie, Artillerieakademie, Artillerieakademie, Artillerieakademie, Artillerieakademie, Artillerieakademie. Er bringt es dort zum zweiten Leutnant und leistet seinen Dienst in Ostsibirien in der Artilleriebrigade. Weil er jung heiratet, muss er sich einem komischen russischen Gesetz beugen. Und zwar gibt es da die Regelung, wer vor seinem 28. Geburtstag das Jawort gibt, der muss eine Sicherheitseinlage in Höhe von 5.000 Rubel in die Staatskasse einzahlen. Dafür? Für den Fall, dass, falls der frühzeitig verstirbt, die Familie vom Staat durchgeführt werden muss. Ist doch Wahnsinn, oder? Wie viel ist es? Weiß ich nicht. Aber Piotr ist so knapp bei Kasse, dass er sich das nicht leisten kann. Und es gibt eine Ausnahme von dieser Regel. Wenn man sich ganz weit im Osten stationieren lässt, dann wird man von dieser Regel ausgenommen. Also lässt er sich ganz weit im Osten stationieren? Also lässt er sich ganz weit im Osten stationieren. Hat er aber diese Frau wirklich gerne geheiratet? Ich würde sogar sagen, er packt seine 7 Sachen und seine Frau und zieht gen Osten. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber nur die Frau, wenn er sich dort stationieren lässt und die Frau zurücklässt, dann ist nur die Frage, wie lieber sie dann hat. Dort kommt er erstmals mit der Luftfahrt in Berührung. Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Er baut sich die fliegen nämlich über hinweg und rasieren ihm die Haare ab. Er baut sich im Jahr 1911 einen Gleiter, also ich nehme an, das ist so ein Hängegleiter gemeint, und bringt sich damit selbst bei zu fliegen. Er bringt sich selber bei zu fliegen. In seinem selbstgebauten Gleiter. Ah ja, okay. Also spricht, der rennt irgendwo so einen Hang runter und segelt ein bisschen in der Gegend rum. Und fliegt. Ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein Drachen, wie so ein Drachenflieger vor. Er besucht dann aber doch auch noch die Luftfahrtschule in Gatschina, wo er seine Ausbildung am 11. Oktober 1912 abschließt. Ich musste an der Stelle kurz erwähnen, dass ich meinen Lehrer hatte, der hat immer ganz traurig erzählt, dass er auch, ich glaube, so tatsächlich einen Weltrekord eigentlich geschafft hat im Drachenfliegen. Er aber seinen Computer, der das loggt, falsch eingestellt hatte und deswegen war es nicht gültig. Und dass auch lauter Arbeitskollegen von ihm irgendwie durch irgendwelche schrecklichen Arbeitsunfälle ums Leben gekommen sind. Irgendso, dass sie irgendwie eine Flex gekauft haben, so eine billige, wo dann das Blatt rausgesaust ist, an der Wand abgeprallt und ein Typ in den Körper, sodass das nicht überlebt hat und so. So Final Destination? Ja, aber der war halt irgendwie so, keine Ahnung, war so 3 Jahre vor der Rente und der hat immer solche Geschichten die ganze Zeit erzählt. Dann hast du auch gedacht, so, ja, so. Kann jetzt stimmen, muss aber nicht. Nett, ne? Ja, so. Ja. Naja. Nicht so witzig. Ich habe jetzt überlegt, ob ich, Philipp habe ich es vorhin schon erzählt, was meine Frau heute widerfahren ist, aber ich glaube, ich werde. Nee. Kommt, das war schon makaber genug, was ich erzählt habe. Kurz danach absolviert er außerdem erfolgreich den Eignungstest für Militärpiloten. Er ist begabt. Schon 1913 leitete er seine eigene Abteilung in Kiew, wobei ich glaube, in dem Wind of Change Podcast gehört habe, dass man das Keith, glaube ich, ausspricht. Und schreibt es auf jeden Fall. Keith Richards. Keith Haring. Aber da ist er jetzt schon nicht mehr im Osten. Ich weiß nicht, wie weit im Osten so Kiew weit ist. So weit ist die Ukraine ja nicht. Kiew ist, glaube ich, nicht ganz so weit im Osten, das stimmt. Naja, das ist ja dann quasi, er ist ja dann auch irgendwann älter als 28. Wir gehen hier relativ schnell durch die Jahre. Er ist jetzt da schon. Wenn du weit genug nach Osten gehst, kommst wieder von der Seite wieder raus. Ja, denk mal drüber nach. Wenn du es schnell genug machst, vergeht gar keine Zeit. Ne? Oder willst du dann andersrum laufen? Und wenn du noch schneller fliegst, dann drehst du die Zeit zurück. Ja, in meinem Kopf sehe ich jetzt, wie hier der Tannhäuser aus Dark das Papier faltet und quasi der Zeitstrahl wieder am Anfang ist und alles sich gegenseitig bedingt. Habt ihr Dark geguckt? Ja, nein. Darf ich da endlich mal drüber reden? Ich habe lange gewartet, dass mich jemand mal drauf anspricht. Nein, ich habe die erste Staffel jetzt geguckt. Und ich bin noch dabei. Aber du darfst, ohne zu spoilen, darfst du was sagen. Aber es muss positiv sein, weil die Steffi ist nämlich ein großer Fan. Bist du noch in der ersten Staffel oder bist du mit der ersten Staffel? Ich bin damit jetzt fertig. Mir geht es auch gar nicht inhaltlich. Inhaltlich ist das für ein deutsches Werk wahnsinnig aufregend und spannend und interessant. Aber es ist halt komplett verworren. Das ist so das eine. Und was mich aber wirklich, wirklich stört, ist, dass die sich so schamlos an so amerikanischen ähnlichen Werken orientieren, also wirklich schamlos teilweise. Schamlos. Und aber das nicht schaffen wie eine amerikanische Serie in der Richtung, die baut so ein Horrorszenario so auf, dass es immer wechselt zwischen Leichtigkeit und Spaß und schwer betrübt und Spannung. Alles schwer und betrübt. Genau. So Stranger Things funktioniert genauso. Ja, du hast die drei Jungs, die albern rum und es ist alles lustig und cool und dann wird's mega schlimm. Und dadurch, durch diesen Spannungswechsel, leidest du da halt mit und dadurch wird's für mich wirklich interessant zuzugucken. Und Dark macht genau das nicht. Dark ist in einem Durchgang immer dieses spannungsgeladene und alle sind so bedeutungsschwer, laufen die rum und so ganz. Also eigentlich klischeehaft, wie alle Leute im Ausland wahrscheinlich den deutschen Film wahrnehmen. Sagen, ja. Wahrscheinlich genauso, ja. Und das wäre so eine gute Serie geworden, wenn sie, okay, die Story ein bisschen vielleicht, okay, aber wenn sie einfach dazwischen so ein bisschen Comic Relief. Aber die haben wirklich gar keinen Relief. Null. Also wirklich da gibt's null. Gar nichts. Also wenn es nicht in der zweiten Staffel mal anfängt, dann kommt eigentlich gar nichts. Und das, also ich war fix und alle nach der ersten Staffel und ich fand es aber trotzdem irgendwie nicht gut. Also ich habe es irgendwie nicht gerne geguckt. Also das mit dem Relief, da bin ich komplett bei dir. Würde ich mir auch wünschen, dass wenigstens der Hauch eines Reliefs käme. Und was ich hatte es schon mal angefangen, bevor es mir dann sehr stark empfohlen wurde nochmal, was mich maßlos gestört hat beim ersten Mal, war dieses, die Musik. Die Musik ist ja wie ein Klischee der Dramatik. Ja, ja, das ist immer so der Moment, wo der Mörder aus dem Schatten tritt. So, diese Musik und das aber nonstop. So, es ist echt nicht auszuhalten. Ja, da gebe ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie es weitergeht und das Ende soll ja gut gewesen sein. Es passt zu dem, was sie irgendwie aufgebaut haben, aber es ist eigentlich auch irgendwie, also storymäßig hätte ich mir da was anderes gewünscht, aber es ist egal. Also es ist ein deutsches Werk, das man auf jeden Fall mal gucken sollte und sich ein eigenes Bild machen, aber Weil ich habe jetzt gerade überlegt, was du dir anders gewünscht hättest und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist stattdessen eine Geschichte über Flitcroft, zum Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen und eingefallen, dass ja ein Film kommt. Ja, ja. Das hat uns jemand zukommen lassen, die Info. Weil, also das ist ja mal, mega, da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, können wir mal ganz kurz drüber reden. Dann sprich bitte drüber. Wie konnten wir denn das übersehen? Also ich glaube, null mit Filmen oder irgendwelchen Neuerscheinungen in der. Also in der Aufnahme, glaube ich, war schon klar, dass irgendwo ein Drehbuch existiert oder jemand an dem Drehbuch arbeitet. Wenn aber ich mich recht erinnere. Frage, ob das dann wirklich mal ob das was wird. Ne? So, ich glaube, die Info hatte ich damals schon, aber das mit dem Film kam, glaube ich, irgendwie danach. Der ist ja auch noch weit, weit weg von Entstehen. Ich vorfreue mich sehr. Und danach bitte direkt Sinovi und die Flotte der Verdammten. Also ich habe eine andere Nummer zwei, aber. Was würdest du? Das wirst du nicht hören wollen. Ja, leck mich. Filippo? Wow, was wäre mein Liebstes? Ui, das ist echt schwer. Nee, muss ich, glaube ich, echt passen gerade noch. Wenn es mir einfällt, sage ich es. Ah, das stimmt, das muss auch noch auf die Karten. Dominik stellt eine philosophische Frage. So, das, ja. Ja, okay. Aber da kriegen wir doch noch unter 5x5 voll. Also, ja, 5x5, das habe ich nur designmäßig nicht hinbekommen. Wenn da draußen ein Web entwickelt. Nein, Gott. Es war ja nur ein Gag. Also, Militärpilot. Er ist begabt, hat seine eigene Abteilung, ja, und er ist auch ein helles Kerlchen. Er ist nämlich einer der allerersten Piloten, der erkennt, wie vorteilhaft es ist, wenn man sich mit seinem Flugzeug in die Kurve legt. Ist es vorteilhaft? Ja. Weil? Bist du schon mal Fahrrad gefahren? Hast du gemerkt, dass es da vielleicht vorteilhaft ist, wenn du dich in die Kurve legst? Na, beim Fahrrad aber, bist du nicht so schnell vielleicht, aber. Aber das heißt ja nicht, dass es im Flugzeug gut ist. Naja, das doch. Sind ja ganz andere physikalische Gesetze, die an dir zerren. Ja, aber ja, trotzdem, du kannst ja überhaupt erstmal eine enge Kurve fliegen. Du kriegst ja anders gar nicht hin. Okay. Also das ist so naheliegend, aber deswegen fand ich es so spannend, dass man das erst erfinden muss quasi. Ich habe das Linksdrehen erfunden. Es wurde ja ein Jahr später vom Rechtsdrehen in den Schatten gestellt. Nesterov hat eine Theorie. Also, ja, ihr müsst euch da, der Dominik ist da noch ein bisschen weit weg von, aber ihr müsst euch da wirklich mal auf, ja, drauf einschießen. Ja, der hat gerade das Reinlegen in die Kurven erfunden. Ja. Das klingt ja irgendwie komisch. Und was erfindet man dann als nächstes? Das Reinlegen so, ohne Kurve? Ja, genau. Also nach oben. Okay. Willst du mich jetzt, verarschen, oder? Also komm, Dominik. Er glaubt, dass er mit seiner Newport oder Newport, wahrscheinlich spricht man die irgendwie russisch aus, Newport 4, einen Looping fliegen kann. Ah. Okay, hat's wirklich nicht gerafft. Nee, ich hab's wirklich nicht kapiert. Und das ist tatsächlich etwas, das ist so absurd, dass noch niemals jemand vor ihm auf die Idee gekommen ist, das überhaupt zu versuchen. Ja. Okay, krass. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Wusstet ihr übrigens, dass Looping ein Scheinanglizismus ist? Was heißt das im Englischen? Loop. Ach, Schmarrn. Wow, da wird er was gelernt. Wow. Ich weiß nur, dass es irgendwie immer falsch dass es falsch dargestellt wird, weil es gibt ja das N64-Spiel, wie heißt das? Nee, Super Nintendo-Spiel, Star Fox. Das ist ja ein richtiges Meme, dass da so eine Figur immer in so einer Trainingseinheit sagt, do a barrel roll. Ja. Und im Deutschen wird es übersetzt oder in dem Meme übersetzt mit machen Looping. Also, ja. Aber ein Barrel Roll ist eigentlich so eine Fassrolle, dass du dich. Ja, und ich glaube aber tatsächlich ist es sogar nur eine halbe und dann ein halber Looping, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da bin ich dann auch raus oder so, aber ne, sozusagen, ich weiß gar nicht, das war doch sogar mal auf google.com implementiert, ich weiß nicht, ob es noch drin ist, weil wenn du eingibst, do a Barrel Roll, dann drehen sich die Bedienelemente von Google einmal im Kreis. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch drin ist, aber es war drin. Mal, ja. Aber gut, ich meine, das ist eine Übersetzung, wo man, klar, wenn man hinschaut, weiß man, das ist nicht 1:1, aber wenn es gar nicht um die eigentliche Dings geht, sondern nur darum, dass er eine verrückte Flugfigur macht, dann ist es auch völlig egal. Ne? Dann naja, das, aber du musst es ja machen in dem Spiel sozusagen. Ach so. Deswegen bräuchtest du eigentlich schon die präzise Beschreibung. Das ist ein guter Auf guter der anderen Einwand. Seite, ich meine, ist es ein Arcade-Spiel von daher. Ne? Also das ist jetzt auch kein realistischer Flugsimulator, wo dann die Flugenthusiasten sagen, Moment, aber ein Barrel Roll ist nicht das, sondern eigentlich genau gesehen dies und jenes. Ja, und die würden nämlich sagen, du, das heißt eigentlich weder Loop noch Barrel Roll noch Looping. Die würden sagen, das auf gut Deutsch heißt das Überschlag. Naja, ja, wie auch immer. Ja, das ist wirklich. Und so sprechen bei dir Flugenthusiasten? Vielleicht. Vor allem russische. Du, ich bin nicht so gut in diesem Impro-Ding. Ich glaube, das haben wir jetzt schon etabliert, dass ich der bin, der sich 40 Seiten Notizen mitbringen muss, damit er sich gut vorbereitet fühlt. Ja, alles du bist gut. der schnell andere Rollen schlüpfen kann. Ja. So. Was ist der Dominik? Ist der nach Leberwurst riecht. Nein, der Leberwurst riecht. Wow. So rum. Entschuldigung. Das ist das Netteste, was du sehr lang zu mir gesagt hast. Das kann nicht sein. Vorhin habe ich zum Beispiel gesagt, dein Essen steht da. Das war auch sehr nett. Also, seine Kameraden. Die Aussage war doch nicht besonders nett. Das war seine, nicht mehr auf mich bezogen. Nee. Seine Kameraden, die hielten ihn für komplett bescheuert. Ja? Also, weißt du, hier ist Looping. Ja, vor allem, was soll das bringen eigentlich? Was soll das bringen? Flugzeuge in der Zeit sind ja noch nicht mal bewaffnet oder irgendwas. Also, es gibt keinen Luftkampf in der Form. Naja, es gibt halt wir schießen mit Pistolen aufeinander in der Luft. Ich glaube, noch nicht mal das machen. Also im Moment sind diese Flugzeuge noch, das ist ja noch vor dem Ersten Weltkrieg, also die machen nur Luftaufklärung eigentlich. Aber er glaubt so fest an seine Theorie, dass er sie unbedingt beweisen will. Am 9. September 1913, über dem Syretsk Aerodrom in Kiew, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, sonst mache ich mich komplett zum Affen, da zieht er jetzt vor den Augen von echt vielen Schaulustigen seinen Steuerhebel, reißt die Maschine nach oben und tatsächlich kriegt er relativ problemlos ein Looping hin. Hättet ihr das erwartet, weil er einfach die Eier hat. Allerdings sitzt er dann nicht mehr im Flugzeug, sondern ist rausgefallen. Doch, und das ist echt bemerkenswert, weil es gab noch keine Sicherheitsgurte. Und er macht es trotzdem und er bleibt trotzdem drin. Und die Zuschauer sind so begeistert, dass die hier völlig ausflippen. Ist der, um auf die Frage gleich zu kommen, ist der so schnell, dass es ihn reindrückt, dass er drin bleibt, oder klammert der sich irgendwie fest? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Und wusstest du, dass man eigentlich für einen, also das wusste er natürlich noch nicht, aber heute im modernen Kunstflug musst du bei einem Looping, um einen richtig schönen Looping hinzubekommen, musst du kurz das Gas wegnehmen, wenn du oben bist, dass das nicht eiert. Ah, okay. So, und das ist natürlich dann auch tendenziell der Punkt, wo du dann vielleicht kurz langsamer wirst und vielleicht dann rausfallen könntest. Ja, das hat der wahrscheinlich noch nicht. Nee. Und so schnell war das Ding aber auch nicht, weil damals, die blieben ja gerade so in der Luft, die Maschinen. Also ist echt ein Wunder, dass er mit so einem Hobel ein Looping hinbekommen hat. Und tatsächlich finden auch seine Vorgesetzten das Ganze nicht so geil. Ist ja auch die Frage, ob dein Motor überhaupt diese Steigleistung ab kann oder ob der nicht irgendwann. Das ist das eine, die Leistung. Und das andere ist, dass nicht alle Motoren überhaupt eine Überkopflage abkönnen. Es gibt spezielle Flugzeugmotoren. Ich meine, heute wahrscheinlich sind das alle so, aber damals gab es die noch nicht, die überhaupt quasi die Flüssigkeiten so an den entsprechenden Stellen halten, wenn du über Kopf bist, dass du weiterfliegst. Aber hat er das nicht vorher abgeklärt? Weil ich meine, wenn er so schlau war, muss er das ja eigentlich auch wissen. Das, so genau kann ich es dir jetzt leider nicht erzählen. Aber was ich dir erzählen kann, ist, dass er landet und von seinen Vorgesetzten, dem russischen Staat, direkt festgenommen wird. Der Vorwurf, riskieren von Staatseigentum. Da haben sie aber auch recht, ein bisschen so. Und es ist tatsächlich so, dass, also er war der Pionier, es ist eine aeronautische Glanzleistung und die wird offiziell totgeschwiegen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Folge erst jemanden, also diesen Flieger beschreibt, als nächstes jemand, der so die Zielscheiben erfunden hat und als letztes einen Schnapsfabrikanten und das Ganze läuft einfach nur drauf raus, dass es das zum Trinken benutzte Spiel Looping Louis ergibt, die komplette Bogen über die Stories heute hinweg. Das wäre sehr schön, aber so mutig bin ich nicht. Schade. Aber wir kommen schon an einige Dinge, glaube ich, sehr nah ran. Er kommt in den Karzer und dann kommt ihm aber dort das Schicksal zur Hilfe in Form des französischen Piloten Adolphe Pégou. Denn nur wenige Tage nach Piotr, genauer gesagt am 21. September, vollbringt der genau das gleiche Kunststück und wird überall auf der ganzen Welt gefeiert. Ah, fuck. Wusste er von Piotr? Das ist bis heute die Frage. So, eine Woche vor Piotr hat der Franzose schon als erster Mensch überhaupt seine Maschine auf den Rücken gedreht und ist kopfüber geflogen. Also kein Looping, wo du hochziehst, sondern einfach eine. Eine Art eine Schraube wahrscheinlich nicht, oder? Eine Schraube doch, einfach geradeaus und quasi eine, ja, das ist wahrscheinlich das, was ein Barrel Roll dann nach deiner Erklärung wäre. Aber du, ich weiß nicht, je gefährlicher ist. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ein Barrel Roll genau ist. Naja, es ist schon, also beim Kanu ist es schon so, ja, dass du dich einmal quasi um 360 Grad drehst. So, ne, kann natürlich ja, aber viele du müsstest haben, die Achsen dazu sagen ja, und du müsstest vor allem das System dazu schreiben. Die geradeaus fliegende Achse quasi, wenn du dich um die seitlich um 360 Grad drehst. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist egal. Er war jedenfalls kurz vor dem Looping, war der Franzose der Erste, der das gemacht hat. Und wie ich vorhin schon sagte, in einer Zeit, als es keine Sicherheitsgurte am Pilotensitz gab. Und da ist dann jetzt ja auch diese Kurvenkraft nicht so hoch, dass ihn da irgendwas in den Sitz gedrückt hätte. Also der hat sich sicherlich irgendwie, keine Ahnung, reingekeilt. Und jetzt ist es so, also der fliegt quasi den weltweit ersten Looping, ja, die Weltbekanntheit erfährt davon und feiert den. Und das kriegen natürlich auch jetzt seine russischen Vorgesetzten mit, also die von Piotr. Und sie heben tatsächlich daraufhin seine Strafe auf. Aber wie absurd. wir schmeißen jemand dafür in den Knast, dass er hier Sachen gefährdet. Oh, jemand anders macht das auch, wird dafür gefeiert. Na gut, dann lassen wir den jetzt auch aber wieder raus. Aber war da ein, das habe ich überhört tatsächlich, die haben ihn inhaftiert. Ja, in den Karzer. Die hätten ihn quasi vor Gericht gestellt oder? Ich weiß nicht, ob es das brauchte an der Stelle, aber ja, also er hat quasi fahrlässig Staatseigentum gefährdet und dafür wurde er verhaftet. Erstmal. Aber haben die Russen dann versucht quasi die das kann ich dir nicht sagen, Meldungen das, quasi noch in ja, ihre... Dann haben sie gesagt, hey, wir waren zuerst. Und ach so, das meinst du? So ein bisschen, ja. Also sie haben jetzt dann nämlich auch die, also das war dann sicherlich auch öffentlichkeitswirksam, sie haben jetzt ihn nicht nur freigelassen, sondern haben ihm sogar noch eine Beförderung hinterhergeworfen und ihm später auch noch einen Orden verliehen. Also finde ich auch eine geile Nummer, so jemanden erst für etwas zu verhaften und ihn später dafür auszuzeichnen. Vom gleichen System noch, ne? Das ist ja, so kurz ja genau. So, das ist genau das, weil ich meine, das ist schon oft vorgekommen, glaube ich, aber halt in der Kürze dürfte das ein Rekord sein. Das ist schon echt bemerkenswert. Ja. Und es ist jetzt tatsächlich bis heute nicht klar, ob Pegu davon gewusst hat vor diesem Manöver oder ob er das wirklich zum zweiten Mal erfunden hat. Klar ist, dass er kurz danach im Ersten Weltkrieg das erste Fliegerass werden wird. Ich glaube, darf ich kurz noch was sagen? Ja. So mein bedingungsloser Glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, das waren die besten Freunde und das war sein Plan, wie er seinen Kumpel aus dem Knast kriegt. Oh, das finde ich schön. Ja. Sehr unrealistisch, aber ich finde es auch sehr schön. Du weißt, was ein Fliegerass ist? Ja. Yeah. Okay. Jemand, der so gut fliegen kann. Nein. Und also, super Scharfkopf spielt. Der halt, also ich hätte jetzt Fliegerass definiert, dass du halt quasi ein herausragender Pilot bist in dem, der halt viele Abschüsse hat. Ja. Genau. Also du musst ja ein herausragender Pilot sein, um viele Abschüsse zu haben. Nicht? Nee, glaube ich fast nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn du total, beständig natürlich bist. Hilft es, aber sozusagen, wenn du total beschissen fliegst, aber mega gut zielst und damit rollt runterballerst, kannst halt du auch ein Fliegerass werden, Glück oder? Glück ist halt auch eine riesige Komponente. Auch das, ja. Und Wetter ja. Und Zuverlässigkeit von Equipment und alles Mögliche. So. Der Franzose, er hat noch mehr Erste. Er ist nämlich auch noch der Erste, der aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm abspringt und ist überlebt. Das ist aber auch echt krass. Ja, also das, und der hat mal Eigentum gefährdet, ja. Ich wollte sagen, wohlgemerkt sagst du auch ganz explizit, der das erste Mal mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug abspringt und überlebt. Es gab also offensichtlich schon Leute vorher, die es probiert haben. Mit dem Flugzeug weiß ich nicht, aber kennt ihr nicht die Story von dem Typen, der vom Eiffelturm gesprungen ist, ja, der so überzeugt war von seiner Fallschirmkonstruktion? Das ist keine Urban Legend, das ist wirklich passiert? Ja. Die hat leider nicht funktioniert. Aber wo hat denn der Franzose jetzt Eigentum gefährdet? Ist er, also, na, wenn er aus dem Flugzeug springt. Aber war doch hoffentlich noch jemand, der das Flugzeug weitergeflogen hat. Ich meine, dass das einsitzige Maschinen waren, aber das ist natürlich ein guter Einwand. Ich hoffe doch auch. Das wäre total bescheuert. Vielleicht war es ja auch kaputt. Also vielleicht wurde er abgeschossen. Das ist so genau das. Okay, aber an sich coole Socke. Coole Socke, cooler Typ. Interessant auch. Zu dieser Zeit und auch in den Anfangsjahren des Ersten Weltkriegs, ich habe es gerade schon angedeutet, gab es noch keine Kampfflugzeuge. Also es ganz kurz nochmal zurück zu dieser Idee mit dem Doppeldecker bzw. den doppelten Besetzungen. Wie schwer und groß durfte und musste man damals überhaupt sein, um Pilot zu werden? Der Doppeldecker hat doch nichts mit der doppelten Besetzung zu tun. Ja, nein. Also sorry, Doppeldecker war jetzt das falsche Wort. Der Doppelsitzer. Die Assoziation zum Doppelsitzer. Also das sind jetzt wirklich Fragen, die ich meine, auch wirklich, das kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich die nicht beantworten kann. Nee, alles gut, hätte ja sein können, dass du in der Recherche daraus gewusst hättest. Oft liege ich nach so einer Aufnahme nachts noch stundenlang weinend im Bett und denke mir, Mann, jetzt habe ich wieder so viele Fragen nicht beantwortet. Ja. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen, gerade in den Anfangsjahren, wo die Motoren auch nicht so stark waren und die ganzen Dinge auch sehr leicht waren, dass das eher so ein bisschen wie bei Jockeys war, dass du sagst, naja, also mehr als 60 Kilo sind jetzt da etwas hinderlich, deswegen... das mag durchaus sein. Ja, na, alles gut. Wie gesagt, spätestens wenn du Zuladung und Sprengstoff und sonst was dabei hast, dann ist das also ja eine ganz limitierende Faktor. Also bei den Bombern, die wir da jetzt dann auch schon haben, dann, wie gesagt, die ersten Flugzeuge waren Aufklärungsflugzeuge und dann kamen Bomber. So. Ja. Und erst ab 1915 werden die ersten Flugzeuge auch für wirklich den Luftkampf entwickelt, für den Dogfight quasi. Und da wird es jetzt für Piloten interessant, einfach nicht nur geradeaus fliegen zu können, sondern auch Loopings, Rollen, Manöver, alles Mögliche drauf zu haben. Und die bringen sich das dann entweder selbst bei oder lernen es von Kameraden. Aber eine systematische Ausbildung gibt es dafür nicht, beziehungsweise kommt die erst später. In der Zeit ist es sogar noch explizit verboten, solche riskanten Manöver im Flugunterricht zu machen. Also ich bin völlig verdutzt, dass es so lange gedauert hat, bis eine große Erfindung der Menschheit vermilitarisiert wurde. Naja, normalerweise gut, war ja militärisch am Anfang, bloß halt noch nicht. Naja, ja. Also nicht. Na gut, aber lethal. Aufklärung ist ja auch schon mega wertvoll in Sachen Militär. Das stimmt. Jedes Mal, wenn du aus dem Keller was holen willst und hast vergessen, das Licht anzumachen, weißt du, wie wichtig Aufklärung ist. Ja. Reconnaissance. Wenn man einfach weiß, wo was ist. Ich finde es auch eh spannend, so Erster Weltkrieg ist auch so eine abgefahrene Zeit, wo du irgendwie Flugzeuge hattest, aber unten sind die Leute noch auf Pferden irgendwie in den Kampf geritten. So, das ist schon echt irgendwie abgefahren. Wenn du es vergleichst mit ein paar Jahre später dann. Wie bei Civ, wenn du halt irgendwie verschiedene Städte hast. Ja. Es ist auch, ihr müsst euch mal, war das in dem Podcast? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Info her hatte. Aber dass so die allerersten elektrischen Faxgeräte, dass das eine uralte Erfindung eigentlich ist, die teilweise bis zu Napoleon zurückgeht, dass es da so die ersten Prototypen gab, sozusagen. Also, ne, du überträgst halt einfach so eine Feder, die wackelt, auf so einen Zylinder drauf und damit schreibst du halt irgendwas irgendwo hin. Also gab es quasi. Und das ist halt super lang zurückgeht in die Vergangenheit. Und wenn du überlegst eigentlich, wie lange wir mit diesem Medium Fax jetzt schon rumkräpeln und das auch immer noch relevant ist heute, wie uralt dieses Ding eigentlich ist, Faxgerät. Gab es dann quasi zum Dosentelefon auch Dosenfax? Das ist gar nicht so weit weg irgendwie. Naja, also wir haben hier mit unserem todesmutigen Russen einen echten Pionier. Und der hat neben dem ersten Looping, der eigentlich nur Loop heißt, auch noch ein anderes First. Der ist am 8. September 1914 der erste Mensch, der mit seinem Bomber einen Taran gegen ein feindliches Flugzeug einsetzt. Einen was? Danke, dass du fragst. Du hast ja auch hier auch ein großes Schild hochgehalten, dass ich das jetzt fragen soll. Es begibt sich so, dass er in der Luft einem österreichischen Piloten begegnet, der einen Beobachter noch mit an Bord hat, den Baron von Rosenthal. Also beobachtet er den anderen Piloten oder? Alles. Und die sind an Bord eines Aufklärungsflugzeugs und die haben keine Waffen an Bord. Und Piotr außer seinen Bomben auch nicht. Und jetzt versucht er das gegnerische Flugzeug mit dem Triebwerk zu beschädigen. Also Landfliegen von oben und irgendwie Tragflächen oder irgendwas halt. Das war ein bisschen assi. Ist ein bisschen assi. Das Manöver gelingt, allerdings nicht wie erwartet. Es gibt eine Explosion. Piotr fällt aus dem Flugzeug. Beide Maschinen stürzen ab. Alle Beteiligten sterben. Hat jetzt super funktioniert. Also er ist der erste Mensch, der in einem Kamikaze-Manöver ein feindliches Flugzeug ausschaltet. Das hätte er sich lieber mal sparen können. So. Das hätte er sich lieber mal sparen können. Aber ich weiß nicht, ob ist das wirklich Treffen, Kamikaze, an der Stelle? Weil es wäre ja keine Absicht dahinter. Doch. Also er wollte jetzt nicht unbedingt abstützen, aber es ist quasi, es gab Kamikaze ja zu der Zeit noch nicht. Naja. Von daher kann man schon sagen, dass er der Erste war. Nur die Japaner später anders und weiterentwickelt haben. Ich denke, wenn die Wahl gehabt hätten, hätten die sich vielleicht auch nicht geopfert, um den anderen runterzuholen. Ja. Nesterow kommt posthum zu großen Ehren. In den 1960er Jahren wird ein Kunstflugpokal zu seinen Ehren verliehen. Ein Asteroid wird nach ihm benannt. Außerdem eine russische Stadt, das ist echt neu. Ui, Moment hatten wir aber auch schon mal in der Kurzfolge. Du weißt schon, dass St. Petersburg nicht nach unserem Karl Peters benannt ist. Und Morisburg habe ich auch noch nicht gefunden. Die russische Stadt allerdings nur für 40 Jahre, dann wird sie wieder zurück benannt. Würde ich nehmen. Immerhin. Er hat das so oder so nicht mehr miterlebt, ne, von daher. Der Gag ist, seine RAM-Methode wird von seinen Kollegen aufgegriffen, weiterentwickelt und rege eingesetzt und dann in den 1940ern von den Japanern quasi nochmal neu interpretiert und perfektioniert. Ich überlege gerade, wie schön eine Stadt wäre, die Philipp heißt. So irgendwo im französischen Teil Kanadas oder in Frankreich. Einfach Philipp. Ist nicht Philadelphia, ist das nahe genug an Philipp? Das ist doch wieder Frischkäse. Das hast jetzt du gesagt, aber es ist immer noch besser als Leberwurst. Nach dem Krieg gibt es jetzt viele talentierte Piloten und viele Flugzeuge, die keiner mehr so richtig braucht. Und das ist dann die Zeit, in der der Kunstflug so richtig abhebt. Und ihr kennt vielleicht den Begriff Barnstormer. So, Barnstorming. Die durch eine Scheune durchfliegen. Daher kommt der Begriff nicht. Okay, dann weil ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch meine erste Assoziation aber, ja, gewesen. Es ist schon das. Aber das quackte Bruchpilot mal wieder durch eine Scheune durchballert. Naja, Barnstormer sind mal alleine, mal in Gruppen organisiert, reisen durchs Land und halten über landwirtschaftlichen Flächen, daher halt irgendwie Barnstorming, Flug- und Stuntvorführungen ab. Und bei der Gelegenheit verkaufen sie Flugzeuge und bieten aber auch Flugausbildungen. Verkaufen Flugzeuge? Naja, du musst dir vorstellen, die gab es jetzt halt nach dem Krieg in Massen. Ja, so. Ach so. Und deswegen waren die sau billig und die Farmer in den USA, die haben da Pestizide und sonst was damit auf ihren riesigen Feldern ausgestreut. Ah. Also. Aber musst du keinen Pilotenschein haben? Damals glaube ich tatsächlich noch nicht. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, das ist so ein bisschen so wie du halt mit, keine Ahnung, mit wenig Jahren Treckerführerschein machen kannst, um daheim zu helfen. Das ist dann, wenn du überhaupt einen gebraucht hast, ist bestimmt so ein Agrarnutzflugzeugschein, ja, halt gibt, wo du halt mal bestimmten Höhe oder so, genau, ne? Wo du irgendwie zwei Abende irgendwo hin musst und dann darfst du das Ding fliegen. Genau. Du aber kannst ja jetzt auch mit relativ wenig Ausbildung Segelfliegen und Gleitschirmfliegen und keine Ahnung, bist du auch im Luftraum. Du hast halt gewisse Gebiete, die du meiden musst und bis zu einer gewissen Höhe darfst du nur. Ja, wobei ich glaube, selbst Segelflieger ist drastisch regulierter und drastisch mehr überwacht und du brauchst viel, viel mehr Ausbildung, als du damals für so ein Ding brauchst. Ja, ja, ja, und ich glaube, damals ja immer war noch in Deutschland jetzt, würde ich behaupten. Also damals gab es da, glaube ich, überhaupt keine Vorschriften. Und auch das Barnstorming war nicht reguliert. Das kam dann kurze Zeit, weil so viele Leute dabei irgendwie verreckt sind. Aber eigentlich auch wie geil so, guckt mal, wir machen verrückte Abenteuer in unseren Flugzeugen und machen ein Looping. Ich kaufe so ein Ding für meine Farbe. Genau. 1936 werden dann doch endlich auch Regelungen zur Beschränkung der Barnstorming-Vorführungen eingeführt, weil bei den teils halsbrecherischen Manövern halt Leute sterben. Andauernd Leute erst auf den Flügeln hin und her und kurz danach draufgehen. So. Wingwalking. Auf den Flügeln hin und her. Naja, in der Luft und dann aussteigen und Quatsch machen. Und ernsthaft? Das macht doch Kunstflieger heute noch halt angeseilt, aber die damals, glaube ich, haben es eher nicht so angeseilt gemacht. Oh Gott, das ist nichts in der Welt, würde ich das machen wollen. Ach, das so mit einer Sicherung ist das doch bestimmt ganz witzig. Das würde ich machen. Nächstes Jahr zum Geburtstag. Okay, bin ich dabei. Bist du wirklich? Also mit sowas könntest du mir eine Freude machen. Also da kann ich nicht zuschauen. Echt nicht? Nee, da könnte ich nicht zuschauen. Ich bin ja schon echt. Falls die Hosen scheißen. Ich bin ja wirklich neidisch, dass ich mich mit meinem Rücken jetzt nicht mehr traue, Bungee zu springen. Ich bin wirklich neidisch auf jeden, der die Gelegenheit hat, Bungee zu springen. Und sauer über jeden, der sich da nicht traut. Du hast übrigens mehrere Rechtschreibfehler auf dieser Bingo-Seite. Ich habe echt? Ja. Scheiße. Vielleicht sind sie weg, lähmendes Entsetzen. Macht bevor sie ja, überhaupt die Zuhörenden sehen können, sind sie doch bestimmt schon wieder das gefixt. War tatsächlich, war das ein sehr, sehr schnelles Ding, das ich heute noch schnell fertig gemacht habe, weil ich es unbedingt. Ich finde es toll. Aber bis die Leute das hören, sind die alle weg. Ja, na dann. Weißt du, damit kannst du mich wirklich in Rage versetzen, über mich selbst. So, jetzt flippe ich den restlichen Podcast aus. Und dann ist und dann passiert noch irgendwas anderes, aber ist mir eigentlich auch schon scheißegal, weil ich hatte einen Rechtschreibfehler. Ja. Monsieur Krause. Willst du mir noch ein Bier? Ja, ich mag auch ein Bier. Magst du auch noch ein Bier? Immer noch nicht, nee, danke. Muss mal gucken, ob noch eins da ist, weil ich habe, glaube ich, nur drei gekauft, weil ich nicht mehr tragen konnte vorhin. Willst du das? Mehr tragen ist gut. Nee, das will ich, ach so, den ja, Philipp meinst du. Ich glaube, das muss man auch kalt trinken, oder? Ja, das ist aber tatsächlich gar nicht so. Warm. Dafür, dass im Auto war, stimmt. Eigentlich. 3, 2, 1, weiter. Am 19. Mai 1914 fliegt die Russin Lydia Svereva ihren ersten Looping. Der erste Außenlooping nach modernem Kunstflugstandard wird 1928 von Gerhard Fieseler geflogen. Die anderen waren alle immer innen drin in einem Gebäude und das ist jetzt der erste Outdoor. Aber tatsächlich ist die Frage gerechtfertigt, was der Unterschied? Das war keine Frage. Ich habe keine Frage rausgehört beim Philipp. Aber der Unterschied ist, dass du quasi einmal hochziehst und einmal nach vorne abtauchst. Also einmal bist du als Pilot innen im Looping, drehst dich quasi mit dem Kopf innen und einmal drehst du dich mit dem Kopf außen. Ja, okay. Mir ist nie aufgefallen, dass man auch ein Looping nach unten machen könnte. Ich mache Loopings für mich automatisch. Mein Looping, wenn ich Sonntag nach München fliege, dann mache ich du immer. Du bist ja auch ein Sonntagsflieger. Aber das mache ich nur mit meiner Boeing. Nein, keine Ahnung. Also ich habe natürlich nur virtuelle Dinge vorzuweisen, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Looping gemacht. Den und da siehst du mal, wie schwer das ist, auf so eine Idee überhaupt erstmal zu kommen, einen Looping zu fliegen. Und dann auch noch andersrum. Anisch, krass. Anisch. Völlig verrückt. Nur der Vollständigkeit halber, ich meine, ich hätte in meiner Recherche auch von einer Frau gelesen, die nachweislich einen Taran geflogen hat. Ich habe nur die Quelle nicht mehr gefunden. Aber da gab es nicht so viele. Also einen, weißt du, Russisch für Kamikaze. Mhm. Ich glaube, es stimmt nicht, es ist, glaube ich, Russisch für Rambock, wenn ich mich nicht irre. Aber es kommt ungefähr das Gleiche raus. Natürlich macht das damals entstehende Feld der Aerobatics dann auch irgendwann eine professionelle Entwicklung durch, mit Organisationen, mit Wettkämpfen, mit allem drum und dran. Doping, Skandalen. 1936 werden sogar im Rahmen der Olympischen Spiele in Berlin auch Aerobatics-Wettkämpfe abgehalten. What? Das wusste ich auch nicht. Jesse Owens? Ja, nee, in der Luft. Okay. Das finde ich auch immer so Wahnsinn, wenn du da auch Leute siehst, die bei solchen Wettbewerben unterwegs sind. Du siehst schon immer, wenn die irgendwo an eine Stelle kommen, wo sie dann eine ganz starke Kurve ziehen und die haben so eine Innenkamera, wie die sich sozusagen nochmal Luft reinpumpen und dann einfach komplett den gefühlt, ich habe es selber nicht ausprobiert, ne, aber so dann gefühlt den kompletten Körper steif machen, dann für die Gehkraft entgegen. Genau, und dass die halt einfach nicht ohnmächtig werden. Also diese Flugwettkämpfe, die auch wieder stark gesponsert von einem österreichischen Getränkehersteller sind, das ist schon echt abgefahren. Ja, und mal ganz ehrlich, was halt auch hart ist, tatsächlich, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber das sind ja auch gar nicht so wenig Leute gestorben dabei. Das ist natürlich auch saugefährlich, aber da sind wir jetzt gar nicht so richtig bei, bei Aerobatics, das ist ja eher, die fliegen ja quasi Wettkampf auf Zeit durch Parcours und da ist schon Kunstflug halt, also geht es um Kunstflug. Ja. Also da geht es dann eher sozusagen um die Schönheit der Figuren. Genau, und auch die Kreativität so. Ja. 1961 erscheint, das fand ich wahnsinnig spannend, erscheint ein Dictionary of Aerobatics, das 3000 Kunstflugmanöver benennt und erklärt. Wow. Bis heute ist dieser Wortschatz auf rund 15.000 angewachsen. Also da kannst du mal so viel zum Thema, da musst du erst mal einfallen lassen, hier irgendwie in der Luft den toten Mann zu spielen und dich dreimal linksrum hinterüber zu drehen. Das würde ich echt extrem viel. Danke. Graham Donald wird am 27. Juli 1991, also 4 Jahre nach Nesterov, in Schottland geboren. Wir sind jetzt bei einer anderen Person. Habe ich gesagt 1981? Ich habe ja auch verstanden. Aber ich meine aber 1891. Gut. Ihr habt aufgepasst, sehr gut. Sein Vater, Dr. David Donald, schickt ihn auf das Dulwich College. Nur um diesen Wortwitz zu machen und ihn zu trainieren, dass er ganz viele, wie heißt das, Zungenbrecher aussprechen kann. Das klang jetzt ein bisschen wie die Inhaltsangabe von Loriot. Ja, die Gebrauchsanleitung meinst du? Nein, wo sie diese englische Sendung, die Evelyn Hartmann, wo sie diese englische Sendung zusammenfasst. Ja, stimmt. Und dann fährt er mit dem Wagen nach Cuthenstone Hill und besucht die Cousine Priscilla. Und er auf die Karte klickt Mosley. Zum Thema Loriot-Zitat. Ja. Ja, sehr gut. Ist da wirklich eine Karte Loriot-Zitat? Es ist, jemand macht ein Loriot, ein Simpsons oder ein Monty Python-Zitat. Ah, okay. Das ist, ich habe es zusammen auf eine Karte. Sehr gut. Ich habe neulich mal, habe ich das schon erzählt, mit meinen Kindern versucht, den Flying Circus anzugucken, der ja jetzt auf Netflix ist. Oder zumindest ein Best-of. Das ist noch zu früh. Es ist, glaube ich, hart auch. Es ist auch nicht zu früh. Es ist auch, wenn sie älter sind, glaube ich, schwer. Es ist heute einfach schwer reinzukommen. Ich wollte gerade sagen, das ist halt ein Problem, dass die haben halt für ganz viel Humor erst so, wie sagt man das auf Deutsch, so Groundwork geschaffen, so eine Grundlagenarbeit geleistet, die du halt heute nicht mehr so wertschätzen kannst, wo du halt denkst so, und was ist jetzt da dann witzig? Aber der Punkt ist halt bei ganz vielen Dingen so ein, die haben halt erst eine Sache zu einer Sache gemacht. Ja. Und dann kamen halt andere Leute und haben sozusagen auf diesem geebneten Feld geile Häuser gebaut, das auch wunderschöne Häuser sind. Aber die ohne aber den halt ohne, absurden Mumpitz, der vorher war, halt nicht funktioniert hätte. Genau. Das mag durchaus sein. An dem Dulwich College verliebt sich Donald in die schöne Douglas. Er heißt ja gar nicht, Ed Graham heißt er. Genau, Donald mit Nachnamen. Nein, er verliebt sich in den Rugby-Sport. Schön. Oh. Ich auch. Das reicht hier gar nicht. Er ist Teil des Schulteams. Du auch? Ich nicht, nein. Aus dem später 5 zukünftige Profi-Rugby-Spieler hervorgehen werden. Die Famous Five, die du ja sicherlich kennst, Dominik, weil du dich ja so mit dem Rugby-Sport in Schottland in den Anfangszeiten. Ja. Er ist zeitweise tatsächlich auf dem Sprung, Profispieler zu werden und nimmt auch mindestens an 2 Länderspielen teil. Dann kommt aber mal wieder einer von diesen dämlichen Kriegen dazwischen und sonst wäre nicht Sinister Sex gewesen. Oh. Später geht Donald aufs University College in Oxford, wo er 1914 als Surgeon Probationer, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das am besten übersetze, deswegen habe ich es gelesen. Vielleicht einfach gar nicht. Ja. Genau. Er tritt da den Royal Navy Freiwilligen Reservisten bei. Und leistet dann Dienst auf einem Krankenhausschiff, dann später auf einem Torpedoboot und auf einem Zerstörer. Ich wollte gerade sagen, Bingo, jetzt haben wir doch, also oh, das fehlt. Jetzt nicht unser Bingo, sondern jetzt sind wir wieder bei den Torpedobooten. Das ist vor allen Dingen das einzige Kriegsmittel, was bei mir nur positive, witzige Gefühle auslöst. Was ein Torpedoboot? Das ist bei mir ja, absolut bedingungslos witzig. Die haben doch eigentlich nur, weil sie überhaupt nicht aufgetreten sind, oder? Ja. Das ist so wie. Aber Torpedoboot, so gab es ein paar. Es gibt garantiert Menschen, die da ultra Trauma davon getragen haben, ja, und so, mein Gott, Albträume und so. Zum und Beispiel find, die Russen aus der Flotte. Ich finde es einfach nur witzig. Na, ja. Überall nur noch Torpedoboote gesehen haben. Ja. Und dann noch auf dem Zerstörer. Und 1916 wechselt er dann in den was Royal der Navy. Der geilste Name für Air irgendwas Service. Ever ist. Der Zerstörer? Also jetzt mal ohne Witz, ja. Aber ich meine, wie geil ist es bitte? Ich reg mich ja häufig auf, dass Flugzeug heißt im Deutschen. Ja, ja. Weil es so ordinär ist. Es wird immer witzig, wenn jemand versucht, wörtlich zu übersetzen. Ne? Ja, total. Aber Zerstörer ist ja wohl mal das Geilste, was du ein Kriegsinstrument nennen kannst. Das stimmt. Ja, dann ist jetzt die Frage für dich, ist der Todesstern der bessere Name oder der Sternenzerstörer? Sternenzerstörer. Ja, ne? Ja. Obwohl eigentlich das eine sozusagen das viel gefährlichere ist und so, aber das andere Ding hat dann eigentlich den geileren Namen. Absolut. Wobei, also darf ich mal kurz eine Star Wars Frage stellen? Ich finde Star Destroyer finde ich total super, so diese Schlachtschiffe. Aber die können doch gar keinen Planeten zerstören. Nee, der Todesstern kann das. Ja, ja. Aber wieso heißen die denn dann Star Destroyer? Ich glaube halt einfach, weil es cool Sternenschiffe sind und weil es der Zerstörerklasse sind wahrscheinlich. Okay. Ah. Das, also wäre jetzt meine Vermutung. Aber ich meine, mal ganz im Ernst. Die boah, ganze glaubst du, es gibt auch Sea Destroyer, die so groß sind, aber einfach schwimmen? Das hätte ich gern für die Badewanne. Moment, meinst du jetzt ein Modellschiff oder? Also das ist ja wirklich, wenn ich wüsste, ich sterbe. Du stirbst, Dominik. Breaking News. Okay, dann wirst du sterben. Dauert aber hoffentlich noch sehr, sehr lange. Dann gehe ich jetzt sofort auf Amazon. Aber das absolut bescheuertste, was ich jemals Geld ausgeben wollen würde, ja, ist für 1111 Euro dieser Supersternzerstörer, den man zusammenbauen kann von Lego. Und wisst ihr, wie oft ich in meinem Leben Lego überhaupt nur gespielt habe, gebaut habe und oder gekauft habe? Also ich habe Zero. Wirklich? Zero. Ich habe quasi, Lego existiert nicht in meinem Leben. Krass. Ich habe neulich mal das erklärt wirklich einiges, Dominik. Oh. Ich habe neulich Lego mit aufgebaut. Das war nicht sehr, sehr schön. Yeah. Aber ich habe quasi als Kind niemals Lego gehabt. Yeah. Aber dieser Supersternzerstörer, der reizt mich dermaßen. Ja, dann gönn dir. Ich kaufe dann für 1111 Euro diesen Sternzerstörer. Hast du neulich gesagt, du möchtest gerne deinen Kindern mal was hinterlassen? Habe ich mehr als ein Kind? Aber ich glaube, dann solltest du das Original verpackt lassen, wenn du es als wer also dann es gibt tatsächlich nicht nur einen, der im Internet dir erklärt, wie du mit Lego quasi Altersvorsorge betreibst. What the ja, fuck? Ja, ja. Es gibt ganz viele Sets, die dann teilweise nicht neu aufgelegt werden oder wo dann nur die Originalversion, was wäre das? Die und es super, gab also die ist, das hat eine über die Historie hinweg eine bessere Kurve als Gold und ja, und es Öl gab jetzt kürzlich einen Hubschrauber, der als Kriegsgerät eingesetzt wurde, den Lego nachgebaut hat. Und dann wurde er aber zurückgerufen, weil die gesagt haben, so, oh, das ist ja ein Kriegsgerät und Lego baut ja keine Waffen oder Kriegsgeräte. Hm. Das ist ja so eine Design-Sache von Zerstörer. Ja, genau, da hieß halt, ja gut, aber das ist halt alles, die bauen ja auch Herr der Ringe-Sachen, aber das ist ja, kannst du immer noch argumentieren, das ist Science-Fiction, das ist Fantasy, ne? Also keine realen Sachen. Ganz viele Fans wurden aber sauer sozusagen, dass jetzt dieses Teil angekündigt worden ist und jetzt aber nicht rauskam, aber einzelne davon sind jetzt auf eBay draußen und erzielen horrende Summen, weil es davon halt nur eine Handvoll irgendwie geleakte Hubschrauber gibt. Hubschrauber. Das ist so ein Hubschrauber. Die, ich überlege gerade, das wäre tatsächlich eine lustige Komödie, wenn quasi ein Versicherungs, also das Szenario ist, dass wir folgen quasi jemanden, der bei einer Versicherung arbeitet und es sind absurde Fälle und quasi jemand hat sein Vermögen und seinen Nachlass in Lego angelegt und wir gehen jetzt mal davon aus, dass quasi Mint ist, dass die Alufolie noch dran ist und der Verbrecher ist quasi in den Safe eingestiegen und hat nur die Alufolie entfernt und jetzt geht es um Millionenbeträge, die die Versicherung zahlen müsste. So, ich stelle mir vor, wie der Tatortreiniger nur als Versicherungsbegutachter. Und der hat lauter solche Fälle, die halt so total spezifisch und absurd sind. Das ist ein bisschen wie die Geschichte von dem einen, der seine kubanischen Zigarren versichern hat lassen und sie dann der Versicherung gemeldet hat, als die sind in mehreren kleinen Feuern in Rauch aufgegangen, die das bezahlt haben und ihn dann wegen Brandstiftung angezeigt haben. Ich möchte auch einen lieben Gruß an die Jungs von Entbehrliches, bitte unbedingt den Entbehrliches Podcast hören. Ist das auch auf dem Bingo? Was? Der Entbehrliches Podcast? Yeah. Nee, aber sollte ich auch noch aufnehmen. Warte mal, ich habe hier das nebenher, ich habe gerade sowieso hier noch. Strong Songs. Das stimmt. Ja. Also, warte aber, mal, ich mach das schnell, ich füge das schnell hinzu. Aber lass mich nur schnell die Story fertig erzählen. Da muss ein Typ mutmaßlich Versicherungsbetrug begangen haben, indem er ein Transportschiff mit relativ sinnlosen Gütern losgeschickt hat, die nicht als viel wert sind, und dann irgendwann gemeldet hat, oh, das Schiff sinkt leider. Ich muss es leider aufgeben. Liebe Versicherung, zahle Geld. Allerdings sank das so langsam, dass die Versicherung irgendwann noch an Bord gegangen ist und mal geschätzt hat, was denn noch die Werte waren. Und dann festgestellt, so viel ist das hier aber nicht. Das ist ja mal ein bisschen doof. Ja, das ist ein Wikipedia-Artikel, ganz fantastisch. Und ich empfehle ganz stark, hat jetzt damit wiederum nichts zu tun, aber es gibt einen Wikipedia-Artikel über ungewöhnliche Tote, heißt er einfach nur. In der englischen Wikipedia. Über coole Wikipedia-Artikel. Nein. Ja, aber das ist im Endeffekt einer. Boah, wenn das Meta. Ja, ungewöhnliche Tote in der Wikipedia. Gibt's aber Wikipedia hat englischen, echt die geilsten Listen für alles. Ja, es ist absurd. Inklusive einem Mann, der denkt, er sei eine Schlange. Ja. Den Rest darf man selber nachlesen. Ja. Es gibt ja auch den, da gibt es ja ein ganzes Buch drüber, über den Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt. Was? Naja, es gibt so ein Buch über, ich habe auch gedacht, mega Gag, kaufe ich mir, und dann war ein Buch über psychologische Wahrnehmungsstörungen. Ja. Oh, und so. War irgendwie relativ harter Stoff. Aber war cool geschrieben, also war es echt mega spannend. Ja. Und auch hier an der Stelle natürlich, wahrscheinlich, wenn du dir die Story näher anguckst, ist es alles sehr tragisch und traurig. Komplett. Aber so von außen ist es natürlich erstmal super absurd. Ja. Genau wie das, was unserem Graham Donald passiert ist. Oh, was für eine Brücke, die du dir selbst gebaut hast, obwohl du selber Brücken hast. Manchmal brauche ich einfach ein paar Brücken extra. So zum Beispiel 7 Stück, über die musst du nämlich gehen. Dass ich wieder zurückkomme. Ja. Er ist, wie ich ja schon erwähnt habe, 1916 in den Royal Navy Air Service gewechselt und 1917 auf einem Übungsflug mit seiner Sopwith Camel probiert er einige neue Flugmanöver, so auf 6000 Fuß ungefähr. Gott, um wieder ein Feld voll zu machen, ich habe mich früher mal gefragt, wie man das ausspricht, als man das Flugzeug bei, ich glaube, Red Baron hieß es, auswählen konnte. Welches war das? Das du gerade genannt hast, das Flugzeug. Ach so, das war das. Eben okay. Jedes. Genau. Ach so. Camel, okay, aber das. Ja, ja, und tatsächlich Wort, hast du damit gut eingeordnet, das ist ein Doppeldecker. Mhm. Bei einem Manöver fliegt der Kopf über und glücklicherweise sind wir jetzt schon in einer Zeit, wo es mal mitunter Sicherheitsgurte für Piloten gab. Unglück im Glück, der Sicherheitsgurt öffnet sich unerwartet und Fallschirm hat er natürlich nicht, weil er hat ja einen Sicherheitsgurt, sowas braucht er einen Fallschirm. Und er segelt kopfüber, ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen, auf seiner Maschine. In einen Heuhaufen, und somit begründete er den Anfang von Assassin's Creed und hat bis heute ein Patent darauf. Und dabei habe ich die Frage gar noch nicht gestellt, was glaubt ihr passiert jetzt? Philipp hat seinen Tipp eingeloggt. Oder er fällt in eine Regentonne. Also er fällt, da gehe ich schon mal mit. Was soll auch anders machen? Obey gravity, it's the law. 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter. Dazwischen nur Sekundenbruchteile. Und jetzt korrigiert mich bestimmt jemand, dass man 500 Meter braucht, man bestimmt mehr als einen Sekundenbruchteil oder mehrere. Liebe Leute, die gerade Physikkurs haben, das könnte man gut ausrechnen. Nein, lieber jetzt dem Spannungsbogen folgen. Ja? Also kracht in einen Zweig. Und also ich habe ein Zitat von ihm und ich möchte dieses Zitat jetzt nicht als Beweis hergenommen haben, dass er das Ganze überlebt hat. Ja, das wäre unfair. Ich hatte verdammt viel Glück. Das wäre unfair. Die ersten 2000 Fuß vergingen sehr schnell. Er hätte einfach sagen müssen, vergingen wie im Flug. Die ersten 2000 Fuß vergingen sehr schnell und das Festland unter mir sah verdammt fest aus. Und als ich so vor mich hinfiel, hörte ich plötzlich meine treue kleine Camel in der Nähe. Nein. Und auf einmal. Na, du willst mich verarschen. Fiel ich auf sie drauf. Du also, willst mich verarschen. Er hat jetzt quasi in einem Looping, oben hat sein Sicherheitsgurt versagt. Er ist aus seiner Maschine gestürzt. Seine Maschine hat den Looping zu Ende geflogen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Alter. Und die Maschine hieß Kit. Und A-I-T-T. Graham landet auf dem oberen Flügel seines Doppeldeckers. Hält sich dann aber auch fest und die Maschine fängt nicht das Trudeln an oder irgendwas. Wie bitter. Ja, aber überleg mal, du knallst das so runter. Dazwischen hat er dem Reporter noch das Zitat zugerufen. Wie bitter wäre das denn, wenn er danach tödlich verunglückt wurde? Ja gut, aber mal ehrlich, wie hältst du dich, also Naja, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du danach stirbst, ist auch noch sehr hoch. Ja, ja, aber auch, das an sich ist natürlich schon krass. Nee, ich meine, auch wenn du da drauf krachst, dass die Maschine so stabil bleibt und du dich festhalten kannst und du dich dann da zurückschleppen kannst ins Cockpit und du wieder aber komm, die Maschine kriegst. Jetzt greifst du ein bisschen weit vor, Philipp. Ich glaube nicht, dass der ins Cockpit klettern konnte. Also, voller Überraschung, also ist genauso überrascht wie ihr, wenn nicht sogar noch mehr überrascht als ihr jetzt gerade, krallt er sich mit beiden Händen an einem Flügel fest, schafft es irgendwie einen Fuß ins Cockpit zu haken, ja, und sich dann irgendwie zurückzuziehen und sich irgendwie in den Pilotensitz, also der Originalausdruck war, zu wresteln. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieser Moment kommt, aber jetzt kenne ich jemanden, der noch mehr hat, um dankbar zu sein als ich. Aber er ist ja immer noch in der Luft, also ich meine, es kann ja noch viel passieren. Mit einigen Schwierigkeiten und sicherlich zitterigen Knien gelangt er die Kontrolle über das Flugzeug zurück und legt ein, Zitat, eine unüblich gute Landung hin. Wahnsinn. Irgendwas gebrochen? Nö. Das wird hoffentlich keine olympische Disziplin. Nein. Aber es gibt ja auch das, kennt ihr das YouTube-Video von dem Typen, der aus, ich weiß nicht, 10 Kilometern, ich weiß nicht wie hoch, aus großer Höhe springt ohne Fallschirm? Der in ein riesiges Netz am Boden springt? Spoiler, der hat einen Bauch-Fallschirm dabei. Nee, der hatte keinen. Nein. Ich kenne jemanden, der ist Springer und der hat mir erklärt, du hast für solche Fälle, wenn du solche Stunts machst, hast du so einen Bauchfallschirm. Schaut aus wie so eine kleine Bauchtasche, die siehst du aber praktisch nicht. Und der sagt auch, du willst mit diesem Ding um Teufels Willen kommen raus, willst du nicht landen. Das, weil jetzt ist es so klein, dass du… Naja, aber das kann ja nicht sein, weil sonst hätte er die ja ausgelöst und das Netz hat ihn aufgefangen. Ja. Aber ich glaube sozusagen, dass wenn der gesagt hätte, alles klar, ich komme nicht sauber genau auf diesen Punkt mit dem Netz runter. Also dann hat er dieses Ding dabei. Nee, ich glaube nicht, dass er was dabei hatte. Aber außer ist deine Frau und dein Kind das zugesehen haben. Letztlich auch fast egal, was ziemlich krass ist. Ja, oder und so, ist super spektakulär. Also der hatte eine Weile noch, glaube ich, andere Springer mit dabei, die ihm geholfen haben, so auf Kurs zu bleiben. Genau. Und dann, und das härteste dabei, musst er sich auf den Rücken wenden, um quasi anständig in diesem Netz zu landen, weil du dir sonst irgendwie wahrscheinlich das Gesicht eindrückst, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, ein krasser Moment, wenn du das Netz, ich bin auf Kurs und jetzt drehe ich mich mal rum und sehe überall. So, das ist, glaube ich, hart. Aber ich glaube, da ist auch schon alles egal, weil eben jener Springer hat mir auch mal erklärt, dass du so bei einer normalen Springhöhe hast du, wenn du halt der Springen gewohnt bist, hast du keine Angst, da rauszuhüpfen, weil das kennst du irgendwann. Was aber gruselig ist, sind dann eigentlich so niedrige Höhen. Also wenn du mit dem Flugzeug hochgehst und auch kurz vom Runterkommen, das sind Höhen, selbst dann 100 Meter findest du super, super gruselig, weil du weißt, wenn ich diese Höhe sehe und ich habe keinen Fallschirm gerade offen, dann ist eh alles schon zu spät. Also wenn du den Boden halt als solchen erkennst, dann wird es übel so, dann fängt die Angst an. Aber wenn du da irgendwo ganz weit oben bist, dann ist das so abstrakt, dass du überhaupt nicht über Boden oder solche bürgerlichen Kategorien nachdenkst. Na gut, und bei denen ist halt trainiert, dass du halt weißt, auf welcher Höhe dein Fallschirm offen sein muss und ab welcher zweite notfalls offen sein muss und wo es dann alles schon zu spät ist. Also, wie gut kennst du den? Der kann mich ja mal mitnehmen, das würde ich gerne mal, der springt nicht mehr, von daher. Schade. Und dann kann er mir das ja mal mit dem Bauchfallschirm zeigen. Nee, der ist mal runtergekommen, von daher. Also irgendwie einmal aber auf den Rücken. Jetzt dann Zeit, dass er quasi sein Wissen an die nächste Generation weitergibt? Also Fallschirmspringen würde mir auch echt Spaß machen. Mir scheut nur der Aufwand. Da so irgendwie, da muss ich ja immer irgendwie hochfliegen. Ich glaube, da ist auch mit dem Rücken nicht ganz so geil. Aber das ist, glaube ich, nicht viel anders als beim Gleitschirmfliegen. Und du hast es so ein Stück weit, hast du die Landesituation selbst in der Hand. Also ich habe es ja schon mal gesagt, aber das ist wirklich was. Ich bin einmal Fallschirm gesprungen, das fand ich mega geil. Würde ich sofort sagen, mach das so. Also glaube ich, das ist ungefährlicher für den Rücken als Bungee. Würde ich mal definitiv. Doch. Ja. Also, ich kenne einen, der bei der Bundeswehr Fallschirmspringer war, der hat gesagt, also wenn du es irgendwann mal kannst, dann landest du quasi wie ein Blatt Papier auf dem. Wenn halt alles gut geht, ne? Das ist halt so natürlich, die Gefahr ist natürlich eine andere, klar. Aber beim Gleitschirmfliegen, okay, die Landung ist nicht wie ein Blatt Papier, das sanft runterkommt, die ist schon mitunter ruppig, aber jetzt nicht kritischer, als wenn ich beim Bruder von der Wand abspringe also, oder so. Was den Rücken angeht, ich kann mich überhaupt nicht an die Landung erinnern. Also sie war butterweich. So muss ich in ein Tandem auch, gesprungen. So. Mein, guckst du an, das ist ja auch ein Sport bei Springen, die es voll drauf haben, in der Nähe von dem See runterzukommen und dann so nochmal hochzuziehen, dass du mit den Füßen wie so beim Wasserski laufen, nochmal so, also, überziehst du das ein bisschen, ja, rumspritzt. Wenn du mal wirklich was Abgefahrenes sehen willst, dann guck mal unter dem Begriff Akro-Fliegen, Gleitschirmfliegen. Mhm. Das sind diese, die halt wirklich auch Salty machen, ja, mit dem, ja, Gleitschirm, mit einem Fluggerät, das dafür überhaupt nicht ausgelegt, ja, ja, ist. Ja. Und da habe ich neulich auch einen gesehen, die machen das natürlich immer über dem See, wie Sicherheitstraining mit dem Gleitschirm halt immer. Ja, falls halt irgendwas passiert, hast du zumindest noch eine Chance. Und die haben dann so ein Landekissen halt irgendwo auf dem See. Und da habe ich auch einen gesehen, der ist runtergekommen. Der ist wirklich in einem Sturzflug, also in so einer Steilspirale irgendwie runter und hat dann im letzten Moment auf dem See seitlich so eingedreht, dass er mit seiner, also dass er horizontal lag über der Wasseroberfläche, also wie als würde er liegen, und hat gerade mit dem äußersten Zipfel seiner Flugkappe so eine kleine Spur ins Wasser gezogen. Und so ist er quasi auf diesen Landepunkt zugezogen und zugeflogen, hat im letzten Moment dann noch so eingedreht und ist auf diesem Kissen sauber gelandet. Ja, Angeber. Ja. Ey, das war wirklich ein Show-off. Und das halt nach einer, keine Ahnung, wie vielminütigen Flugshow, wo er Dinge gemacht hat, wo jeder von uns bewusstlos werden würde unterwegs. So. Ja, ja. Also. Es gibt ja auch die ganz heiße Story, das habe ich, glaube ich, schon mal in dem vorherigen Folge erwähnt, von der einen, was, eine Frau oder was, ein Mann? Ist ja egal. Eine fallschirmspringende Person, die so in, oder was, nee, oder was, Gleitschirm, sozusagen, die so in den Auftrieb reingekommen ist. Reden Sie nicht weiter. Okay, alles klar. Kommt noch? Gut. Graham legt noch eine steile Militärkarriere hin, teilweise auch fliegend, und geht irgendwann 1974 in den Ruhestand. Das war jetzt nicht für vielleicht Loopings. Ich weiß nicht. Das war jetzt nicht unbedingt der achtwürdige Lebenslauf, aber die Story ist einfach zu cool. Sekunde. Bin komplett bei dir. Stell dir mal vor, der ist irgendwann im Altersheim, ist so ein bisschen dement, und dann gibt's einen Pudding. Da kommt das Fliegelchen. Da machst du bei den Salto auch so und nicht. Kurz nachdem unser todesmutiger Russe seinen Todesmut bewiesen hat, war er tot. Das auch. Und wird auf einer anderen Stelle der Welt William H. Rankin geboren. Und zwar am 6. Oktober 1920 in Pittsburgh, Pennsylvania. Da habe ich jetzt nicht so den exakten Lebenslauf, aber der macht auch eine Karriere als Pilot, wenn ihr vielleicht jetzt schon euch gefragt habt, was diese drei Geschichten, die ich euch mitgebracht habe, zusammenhält. Es geht um Piloten. Irgendwas mit Menschen. Nur er ist nicht bei den Schotten und bei den Russen, sondern natürlich in der United States, in dem United States Marine Corps. Ich überlege gerade, das sind ja die auf dem Wasser, oder? Fliegen die auch? Ich glaube schon. Sonst hätte ich es nicht hier stehen. Mal blöd gefragt, was ist denn, wenn du dauerhaft auf so einem Flugzeugträger bist, wo gehörst du dann hin? Ja. Das ist eine gute Frage. Boah, das ist aber jetzt echt eine gute Frage. Und vor allem, wenn die Antwort ist, na klar, bei der Air Force, weil du fliegst, ja, dann heißt es, dass du die zwei Sektionen an Bord mischt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe neulich die absolut fantastische Sendung, ich kenne jemanden, der es weiß, von Jeff Goldblum angeschaut auf Disney Plus. Und da gibt es eine Folge über Eiscreme. Und ist euch bewusst, dass auf so einem Zerstörer, auf vielen, vielen Schiffen der Navy auch Eiscreme zerstört wird? Nein, ja, aber tatsächlich, das scheint ein Riesending bei der Marine zu sein, dass es gibt auf jedem größeren Schiff jemanden, der für die Eiscreme zuständig ist. Das glaube ich gerne. Gibt irgendwie eine riesen Eiscreme-Tradition bei denen. Was ich neulich auch gelesen habe, dass wohl, wo war das? War das im zweiten? Auf dem Zerstörer, wahrscheinlich. Dass Piloten irgendwann festgestellt haben, wenn ich da so eine kleine Menge an gesüßter Milch mitnehme und hänge die irgendwo außen an mein Flugzeug dran und ziehe ordentlich hoch und komme wieder runter, dann hat die eine mega geile Konsistenz, weil die ist mega durchrüttelt, oben eiskalt wird und richtig cremig gefriert. Also das wird keine mehr ernsthaft gemacht haben, als der Krieg im vollen Gange war. Aber in der Zeit davor. Das erinnert mich ein bisschen an die Wetten, das Folge, wo sie Kartoffeln und Fisch gekocht haben in einem Motorraum von einem PKW. Okay. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und was ich auch ganz toll fand, war, das hatte jemand bei Reddit gepostet, dass auf solchen großen Kriegsschiffen ja auch jede Menge Wäsche anfällt. Und die haben dort gigantische Wäschereien. Die haben aber auch viel Wasser. Und ja, auch das. Und gigantische Wäschereitrommeln. Also die haben einfach so, die schauen einfach aus wie eine Waschmaschine und du schaust aber aus wie, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Also das sind einfach so Waschmaschinen, die sehen einfach aus wie fünfmal zu groß. Okay. Und da haben sie eine demontiert, weil die nicht mehr funktioniert hat. Und dahinter waren Berge weiße Socken. Die sind nämlich in so einem Seitenspalt rausgegangen. Also alle. Und die hatten so absurde Mengen an Socken, die halt verschwunden sind über die Zeit. Und es waren halt bestimmt, ich würde mal sagen 60 Paar oder sowas, die da so in so einer Ecke lagen, mit so einer riesigen Trommel, und wir haben gesagt, naja, das kann halt passieren, wenn da irgendwo, ne, wird irgendeine Dichtung oder sowas locker oder so, dann. Das ist da mal wirklich sehr interessant. Ja. Vielleicht stimmt auch alles nicht, wer weiß. Ich will glauben, wäre es eine schöne, ja, genau, dann wäre es aber eine schöne Geschichte. Also, William Rankin, der macht Karriere als Pilot. Für diese Geschichte. Als Veteran des Zweiten Weltkriegs und des Koreakriegs kann man ihn sich getrost als erfahrenen Kampfpiloten vorstellen. Aber dann. Aber dann. Was macht jetzt ein erfahrener Kampfpilot, wenn das Triebwerk an seiner F-8U Crusader ausfällt? Erstmal Eiscreme. Und nachdem er das Eis, die Eiscreme gegessen hat, was macht er dann? Also er steigt aus natürlich, klar, aus dem Flugzeug. Es ist der 26. Juli 1959, irgendwo zwischen der Naval Air Station South Weymouth. Weymouth? Sag mir einfach ungefähr, wo in den USA. Massachusetts. Ist. Ja? Reicht dir das schon? Ja. Ja, aber blöd gesagt, es ist ja einfach die Frage, bist du an irgendeinem Außenposten der USA irgendwo stationiert, wo wirklich Gefechtshandlungen gerade sind, oder irgendwo innerhalb der USA? Ja, die eigentliche Frage wäre jetzt gewesen, warum ich nur einen Ort vorgelesen habe und aber gesagt habe, er ist gerade zwischen. Es fehlt noch ein zweiter Ort. Mhm. Der Marine Corps Air Station Beaufort in South Carolina. Also irgendwo im Süden der USA ist er unterwegs. Und zwar auf einer Höhe von 45 Kilofuß, also ungefähr 15 Kilometer. Ein paar Kilofuß? Warum sagt man das eigentlich nicht? Aber das sagt man doch nicht, oder? Ja, aber warum? Ah, du hast es aber erfunden gerade, okay. Naja, blöd gesagt, weil es, also das fühlt sich auch sehr falsch an, weil halt Kilo aus dem metrischen System für 1000 ist. Ja. Oder eine tausende Stufe. Das ist jetzt aber meckern auf ganz hohem Niveau. Auf einem richtigen Niveau vor allen Dingen. Aber warum sagt man das? Das kann man doch trotzdem sagen. Ja, aber du, warte mal, was ist denn die Steigerung zu Fuß? Sind das nächste sind dann Meilen, oder? Ja, eben, warum Kilofuß ist doch total seltsam. Ja, aber kann man doch, ist doch trotzdem klar, was ist doch eine Kilo, ist doch eine einwandfreie Abkürzung für 1000, die man auch auf andere Einheiten übertragen kann. Ja, aber es vorhin erst über MyLab gehabt, die sich aufregt über sowas. Da gibt es auch irgendwas, was eine Mischung ist aus Griechisch und Latein, wo ja, auch nur aufregt. Die, wenn du eine oder wenn Leute mehrere Menschen lieben in der Form, Mensch, helft mal auf Polyamorie. Dankeschön. Weil der eine Wortstamm ist aus dem Griechischen und der andere ist aus Latein. Okay, 15 Kilometer ungefähr. Ein paar tausend Fuß über einem Gewitter. Geschwindigkeit Mach 0,82. Macht nix. Macht fast nix. Mit einem lauten Rumpeln fällt plötzlich sein Triebwerk aus und es blinkt eine Feuerwarnmeldung in seinem Cockpit. Ding. Und wir gehen davon aus, dass das eher ein Flugzeug ist, mit dem man nicht gut segeln kann, würde ich sagen, weil man so hoch fliegen kann. Schwierig. Er zieht dann den Hebel fürs Ersatztriebwerk. Da fällt auch das aus. Also genauer gesagt, eigentlich fällt der Hebel ab und ihm in die Hand. Schäden wär begeistert. Und es bleibt ihm jetzt wenig Zeit zu handeln, aber es braucht er ja gar nicht, weil er ist ja durchtrainierter Kampfpilot, erfahrener Kampfpilot. Ja, er braucht da keine Handeln. Ja, nee, der braucht da keine Handeln. Der macht das quasi aus dem Stegreif unterbewusst. Und obwohl er jetzt keinen Druckanzug anhat, entschließt er sich mehr oder weniger, das unzuverlässige Transportgerät schleunigst zu verlassen. Aber Mach 0,82, was du gemeint hast, das sind ja 820 km/h, oder? Voll schnell. Das ist ordentlich schnell. 0,8-fache Schallgeschwindigkeit. Ja, aber da kann man ja nicht einfach so aussteigen. Doch, geht einwandfrei. Na gut, du fliegst halt mit der Geschwindigkeit weiter. Ja, aber das klingt sehr ungesund. Das Problem ist nicht die Geschwindigkeit. Der Aufprall. Nein, es ist immer die Geschwindigkeitsdifferenz, ist der Unterschied. It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end. Mhm. Ich dachte immer, das wäre ein Max Payne-Zitat, ist es aber gar nicht. Aber es gibt garantiert eine Stelle in Max Payne, wo das... Wirklich? Das kommt in Max Payne vor? Ich meine schon. Nicht im ersten, im zweiten, glaube ich. Ja gut, den zweiten habe ich nicht gespielt. Du musst mal Control spielen, das neue von Remedy. Das ist echt ganz gut. Ja. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? 0,82, er steigt aus. Es ist aber auch weder die Geschwindigkeit, noch der Fall, noch der Aufprall, der das Problem ist, sondern die Höhe. Aber mehr dazu gleich. Ich wollte gerade sagen, wenn du dich da oben in die Luft gewöhnt hast und dann saust du runter. Es ist 6 Uhr abends. Es ist auch eiskalt. Und das Wetter stürmisch, allerdings weiter unten. Ich meine, da oben ist dann nicht mehr viel Wetter. Ja, das ist alles kalt einfach nur. Genau. Training, Reflexe haben schon das Kommando übernommen. Er greift nach hinten, betätigt den Auswurfmechanismus und im ersten Moment passiert nichts. Vor allem sprengt es die Kanzel nicht ab, also sein Glasüberbau. Vorher hatten wir ja lauter Flugzeuge, die offen waren. Jetzt haben wir schon hier irgendwie so ein Glasdach. Ja gut, aber auf der Höhe wäre offen fliegen auch eher so schwierig. Suboptimal. Und dann Zitat, Dann hörte und fühlte ich gleichzeitig den Schleudersitz auslösen, fast so, als ob mir ein riesiger Elefantenbulle in den Arsch getreten hätte, während er explosiv prustete. Sehr schönes Bild. Und der Schleudersitz schießt nach oben, vermutlich durch die geschlossene Kanzel. Zumindest fühlt sich's für ihn irgendwie so ein bisschen so an. Er kann es jetzt nicht zweifelsfrei sagen, aber Schnittwunden an der Schulter deuten drauf hin. Oder zumindest hat er einen Helm aufgehabt, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht überlebt. Er hat einen Helm aufgehabt, sonst hätte er es nicht überlebt. Und die Luft trifft ihn wie eine Wand, klar. Also eigentlich andersrum. Er trifft die Luft wie eine Wand, aber es ist glaube ich, an der Stelle wurscht. Mein Körper war plötzlich eine frierende, sich ausdehnende Masse an Schmerzen. Wieso dehnt sie sich aus? Naja, der Luftdruck. Ah, okay. Also du kommst ja aus einem Nicht-Luftdruck da. Genau, du kommst ja aus einem luftdruckregulierten Kabine und steigst aus und dehnst dich dann quasi erstmal aus. Ja. Also in jedem Moment würde ich gerade sagen, der zerreißt sich tendenziell auch so ein bisschen die Ohren. Es wird ihm klar, das wird er nicht überleben. Allein schon die kalte Luft minus 50 Grad Celsius. Und ich glaube schon da nicht, dass man sich das Gefühl von kalt überhaupt vorstellen kann. Minus 50 Grad ist heftig. Und, ja, aber vom der sofortige Unterschied ist halt so krass. Und richtig schlimm, wenn du da noch mit mehreren kmh durch die Donners. Kälte ist. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn ich im Winter aufs Klo muss nachts. Ja, ganz also, so hart ist es nicht. Oder so aber, wie, wenn man jetzt, gibt ja Leute, die haben Partner mit kalten Füßen, wenn der mal nachts kurz den Fuß ein bisschen unter der Bettdecke rüberst. Ungefähr so muss okay, ich das vorstellen. Überall dort, wo die Haut dem Wind ausgeliefert ist, treten sofort stechende Schmerzen ein. Gesicht, Nacken, Handgelenke, Hände, Knöchel. Und das Ding ist ja, Kälte in so einem Moment fühlt sich so an, als ob deine Haut verbrennt. So, das fühlt sich genauso an wie verbrennen. Das ist ja das Absurde, dass auch Leute, die aufgefunden werden, kurz vorm Erfrieren oder halt die dann erfroren sind, dass die sich dann noch ausziehen. Ja. Aber wobei, das ist, glaube ich, eher der Effekt, dass sozusagen dein Hirn irgendwo sagt, alles so heiß. Ja, da passieren, glaube ich, mehrere Dinge, dass dann auch irgendwie dein Körper irgendwann noch einen Moment voll aufdreht und dann, aber bevor er dann das Talis signiert, irgendwie da. Aber ich glaube halt, dein Körper kann halt tendenziell bei so krassen Reizen einfach nur feststellen, dass es scheiße ist. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ja, und kalt fühlt sich dann halt genauso an wie warm. Und wenigstens wenige Augenblicke später weicht es dann einem Gefühl segensreicher Taubheit. Also irgendwann, das geht dann relativ schnell, fühlt sich das so ein bisschen abgestorben an. Dafür wird jetzt der Schmerz. Segensreicher Taubheit. Schön. Der neue Podcast mit und von Jürgen Klaus. Segensreiche Taubheit. Dafür wird jetzt der Schmerz der schnellen Dekompression zum Problem. William fühlt, wie sich sein Abdomen ausdehnt und noch weiter. Und wenn er glaubt, dass es nicht weitergeht, noch ein wenig weiter. Und bis er wirklich glaubt, dass es ihn gleich zerreißt. Seine Augen fühlen sich an, als würden sie aus den Höhlen flüchten wollen. Sein Kopf, als wolle er in mehrere Teile zerspringen. Dem Trommelfell bekommt es auch nicht besonders gut. Mhm. Und überhaupt hat er schlimme Krämpfe am ganzen Körper. Er hat sein getöntes Visier verloren und jetzt blendet ihn die gleißende Sonne, sodass er eher auch nur noch blinzeln kann. Und dementsprechend kann er sich nicht so richtig gut orientieren. Und okay, also das heißt, wir sind tagsüber noch unterwegs. Ja, und es fühlt sich auch gar nicht an wie Fallen. Es ist 6 Uhr abends, glaube ich. Es fühlt sich gar nicht an wie Fallen, sondern eher wie ein Schweben durch die Luft. So. Ja? Nee, also, du hast ja keinen Anhaltspunkt, keinen vernünftigen. Naja, außer vielleicht halt Wind so irgendwie, aber ja. Ja, aber du kannst dich nicht so richtig orientieren, vor allem wenn du nicht gucken kannst. Ja. Das ist auch die wäre auch die Frage, ob der gerade nicht wild in der Gegend rumtrudelt. Ja, ja, das schon. Also ich meine, du hättest schon einen Anhaltspunkt, weil du ja über der Wolkendecke bist. So. Ja? Ja, aber siehst du die vernünftig, wenn sich alles so dreht? Naja, vernünftig halt wahrscheinlich nicht, vor allem wenn du nicht gucken kannst. Weil ich glaube sozusagen, dass wenn du so rumschleuderst und oben und unten schwierig wird, dann noch deine Trommelfälle hohl drehen, das dann ist das mit dem, wo oben und unten ist, ziemlich schwierig. Wahrscheinlich. Und er erreicht jetzt so langsam dann den oberen Wolkenrand und ich bin aber nicht sicher, ob ich schon genug betont habe, wie mies das Wetter an jedem Tag ist. Extrem mies. William Rankin ist drauf und dran, in eine Gewitterwolke einzutauchen. Ich wollte gerade sagen, der will nur runter, aber unten ist auch nicht besser. Ist ein bisschen so Wile E. Coyote mäßig. Also gerade wenn man denkt, dass der Coyote nicht noch mehr aufs Maul kriegen will, und noch eine Gewitterwolke. Ja. Ihr wisst noch nicht mal annähernd, was. Ich muss immer bei Coyote und Roadrunner an die eine Folge denken, wo Coyote wirklich schafft, den Roadrunner zu schnappen. Und dann hält er so ein Schild in die Kamera. Was mache ich jetzt mit ihm? Und ist wirklich so ratlos so. Ich habe das geschafft, nach all den Folgen. Und jetzt? Keine Ahnung. Das ist aber mache ich jetzt mit ihm? Das ist aber dieser Impuls, wie wenn dich im Straßenverkehr einer schneidet oder nervt, so, dann hast du ja auch den Impuls, ihm irgendwie nachzufahren. Ja. Bis du dann dir irgendwie überlegst, ja, und wenn ich ihn jetzt erwische, so, Da gibt es dann. Da gibt es kennt ihr Black Books, die Sendung? Ich kannte die auch nicht, die ist mir empfohlen worden, das ist eine britische Sendung. Shaun of the Dead. Der Nick Frost oder Simon Pegg? Nee, der Die haben da so ein Pärchen, noch, wo sie so eine Süße ist und er ist so ein total gelackter, schwarzhaariger, größerer Typ. Egal, aber auf jeden Fall, der spielt da bei Black Books mit. Und okay, das ist auch so, dass halt, halt ist der, es der zweite Ladenbesitzer oder wer ist denn das? Ja, genau, der Ladenbesitzer. Ja. Und der zweite von dem Laden von Black Books, der versucht quasi einen Einbrecher, einen Dieb zu stellen und rennt dem halt hinterher. Und dann bleibt der Dieb, weil er ein Brite ist, bleibt dann bei einer Ampel stehen. So, ich dachte, der stellt sich an eine Bushaltestelle an oder so. Der andere realisiert dann, dass er ihn jetzt einholen wird und läuft dann einfach weiter. Ja, so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Black Books ist auch so eine Serie, wo ich sage, eigentlich viel zu früh aufgehört, aber dadurch nie scheiße geworden. Es ist schon sehr absurder, bösartiger englischer Humor. Ja. Also, es ist so eine, also er hat, der Typ ist quasi ein Verkäufer. Die lief jetzt schon zum vierten Mal hier vorbei, innerhalb von 20 Minuten. Die Dame. Ey, ja, eine Aufmerksamkeit wie so ein Hund. Geil, ne? Das läuft. Nein, aber es ist die Art von Humor, dass er eigentlich das Schädlichste für seinen eigenen Laden ist. Ja, also jeder pöbelt Gast, alle. Ja, genau, jeder Kunde ist ihm Gräuel. Ich kenne doch jemanden, der hat eine Kneipe, da war das genauso. Also das war wirklich, jeder Besucher war ihm unausstehlich. Last. Und Stammgäste gingen dann irgendwann, aber immer wenn jemand neu reinkam, der kam wirklich, der kam nie wieder. Gibt es den Laden noch? Nein, der den wegen Herren Reichtum gibt, geschlossen. Den Herren gibt es auch nicht mehr, leider. Und den Laden gibt es in anderer Form, aber es ist nicht mehr dasselbe. Jetzt wird man freundlich behandelt. Ja, das ist echt nicht mehr dasselbe. Aber seitdem schmeckt es nicht mehr. Das stimmt. Also das war der Feste, Dominik, du warst einmal drin. Das ist die versiffteste Kaschemme, die ihr euch vorstellen könnt. Und der hat aber das weltbeste Cordon Bleu hat er irgendwie zusammengekriegt. Wahrscheinlich war genau das Geheimnis. Ich will es gar nicht so genau. Das Fett seit den 70er Jahren. Ich will es gar nicht so genau wissen, aber das Cordon Bleu war phänomenal. Auf jeden Fall, das Schlimmste kommt noch. Alles um mich herum war wie ein Kaleidoskop aus sich drehenden, schillernden Farben. Das grelle Strahlen der orange-rot brennenden Sonne wird nur von einigen Wolkenfetzen unterbrochen. Die Dekompressionsschmerzen werden schlimmer und schlimmer mit jedem Meter, den er weiter nach unten rauscht. Wobei, eigentlich müsste es besser werden, ne? Ja, eigentlich hätte man Kompressionsstrümpfe gebraucht. Deswegen die Thrombosestrümpfe auch so im Flugzeug und so, ja, ne? Nee, aber andersrum, wenn der sich jetzt immer oben an die Sache gewöhnt hat, sozusagen an die Dekompression, jetzt fällt er nach unten, dann geht sie wieder in eine andere Richtung. Ja, aber dann dehnt sich's ja erstmal wieder zusammen. Ja, eben. Und das ist ja auch super unangenehm. Ja, es ist auf jeden Fall ist es schlimm. Sein Bauch bläht sich auf, als wäre er im 9. Monat schwanger. Er spürt jetzt das Fallen, aber auch nur, weil er sieht, wie er von oben in die Wolkenpeitsche eintaucht. Mhm. Dann ein plötzliches Gefühl der Begeisterung, ja, der Dankbarkeit. Immerhin ist er am Leben und bei Bewusstsein. Das ist ja auch schon mal was. Du siehst, er hat auch in seine Dankbarkeitsliste was reingeschrieben dann. Voll. Noch im Flug. Er versucht sich zu orientieren, ein Gefühl für die Drehungen und das Fallen zu bekommen, es ist nahezu unmöglich. Ja. Alle Achsen gleichzeitig, es fühlt sich an, als ob seine Gliedmaßen in alle unterschiedlichen Richtungen gleichzeitig abhauen wollen. So, ja, Gehkräfte, kannst du dir nicht vorstellen, würde ein Untrainierter, würde das überhaupt nicht aushalten. Er kann sich nicht rühren. Ja, aber im Moment, Gehkräfte passiert doch jetzt eigentlich nichts mehr, ne? Nicht durch die Drehung. Ach so, weil sie ihn immer noch so viel dreht, okay. Und also es ist so stark, dass er seine Arme und Beine, die es nach außen quasi presst, nicht ranziehen kann und nicht bewegen kann. So. Also in Moment, nicht ranziehen? Durch die Drehung schleudert es die ja nach außen. Ach so, okay, verstehe. Gut. Also es ist Ja, weil er sich so dreht sozusagen wie ein Kreisel. Es ist ja jetzt auch nicht so viel, was er machen könnte mit seinen Armen, oder? Naja, du musst dich damit einfach wieder stabilisieren, dass du aus der Drehung rauskommst. Jeder versucht, die Arme an den Körper heranzuziehen, scheitert, ja. Aber irgendwas klatscht ihm immer ins Gesicht. Sein eigener Penis. Auch der versucht in alle Richtungen gleichzeitig. Was? Nein, keine Ahnung, ich habe es halt irgendwie überlegt. Seine Sauerstoffmaske. Ja, Sauerstoff ist vielleicht auch so ein Ding, dass man in 45.000 Millionen Kilometern vielleicht brauchen könnte. Und das erinnert ihn jetzt tatsächlich daran, dass er seit dem Auslösen von seinem Schleudersitz noch keinen Sauerstoff abbekommen hat. Und an Atmen, oh, das wäre mal eine gute Idee, ist ja da ja überhaupt nicht zu denken unter solchen Bedingungen. Ja, und jetzt schaltet sich dann auch sein Gehirn kurz mal wieder ein und er rechnet jetzt mal kurz durch. Er weiß, sein Fallschirm wird in 10.000 Fuß automatisch aufgehen. In 10 Kilo Fuß, entschuldige. Ich ziehe das jetzt durch. Moment, auf der Höhe von oder in? Auf der Höhe von. Auf der Höhe von. Gut. Das ist missverständlich. Alles gut. Ob er nun jetzt bei Bewusstsein ist oder nicht, ist egal. Also der hat einen barometrischen Auslöser und er wird automatisch ausgehen. Er weiß aber auch, dass er ohne Sauerstoff. Aber wenn sie ihn so dreht, ist er dann auch hin. Ja, er weiß, dass er ohne Sauerstoff sowieso nicht mehr lange bei Bewusstsein sein wird und bis da unten sowieso einen Hirnschaden haben wird. Ja. Mhm. Und es spielt aber nur eine Rolle, wenn er sowieso gegen jegliche Wahrscheinlichkeit ist, überhaupt irgendwie überlebt, so lang oder grundsätzlich. Die Chancen, dass sein Fallschirm auslöst, die würden auf jeden Fall steigen, wenn er bei Bewusstsein wäre, klar, weil er es dann irgendwie kontrollieren kann. Und er ist jetzt aber in dieser irren Zentrifuge und kann noch nicht mal seine Arme bewegen. Ja? Also es fühlt sich sogar an, als würden die so gleich aus den Gelenken springen. Ja klar, wenn alles nach außen zieht. Ne? Ja. Aktueller Schmerzlevel 0. Also er ist schon jenseits von, ja, er spürt gar nichts mehr. Er sagt zu sich selbst so, ja okay, du musst jetzt wach bleiben, dranbleiben, weitermachen. Ja, fein, fein, fein. Du bist noch immer bei Bewusstsein. Es dauert jetzt nicht mehr lang. Du fällst in dichtere Luft, dort ist mehr Sauerstoff, weniger Dekompression, weniger Schmerz. Mach weiter. Also er redet jetzt quasi sich Mut zu. Ich wünschte mir, dass ich das hören würde, so als so ein YouTube-Motivator-Trainer. Das lässt sich sicherlich arrangieren. Du kannst das, du schaffst das, du überlebst diesen Sturz. Chaka. Er fällt tiefer in die Wolken hinein und dann kann er auch ganz plötzlich, schafft er es dann irgendwie, seine Hände zu bewegen. Und er greift jetzt mit der rechten, schnappt er sich sofort seine Maske, hält sie sich ins Gesicht. Mit der linken hält er seinen Helm fest, weil nämlich sein Kinnband ihm schon wahnsinnig ins Fleisch schneidet. Mhm. Ja, also weil es auch seinen Helm wegzieht. So, und mit der linken dämpft er jetzt so ein bisschen diesen Zug und mit der rechten macht er sich die Maske vors Gesicht. Der Zug an den Beinen lässt auch langsam ein bisschen nach, fühlen sich an wie Gummi, ist aber völlig egal, weil ich meine, was will er jetzt, was braucht er mit Beine? Beine kann er gerade, braucht er nicht. Die Luft wird dichter, die Hoffnung nimmt zu. Das Schlimmste hat er aber noch vor sich. Er denkt darüber nach. Sind wir noch über oder sind wir schon durch die Wolken? Wir sind schon immer noch oben quasi in den Wolken. Er denkt darüber nach, wie er später berichten kann, dass man als Pilot die Dekompression in 47 Kilofuß Höhe überleben kann. Also das war bisher eigentlich, das hielten die Leute für ausgeschlossen, dass das überhaupt geht, in dem Druck, dass man da eigentlich überhaupt keine Chance hat. Er war sogar wahrscheinlich noch ein bisschen höher, denn 47 Kilo, das war das letzte Mal, als er seine Instrumente kontrolliert hat. Und jetzt geht er so ein bisschen sein Cockpit vor seinem inneren Auge durch, versucht sich auch, fragt sich, wie war sein Öldruck? Und dann wird er so ein bisschen sauer auf sich selber, weil er sich nicht mehr an seinen Öldruck erinnern kann. Und er vergisst tatsächlich für einen Augenblick komplett das Fallen um ihn herum. Ich finde, wenn ich das jetzt alles höre, erstmal auch ganz interessant, dass nicht die Strategie bei sowas ist, ein alles klar, deine Maschine tut nicht mehr ordentlich, naja, dann schau, dass du sie möglichst sanft runterbringst und selbst wenn du in so einen Sturzflug kommst, ist es immer noch besser, als jetzt hier auszusteigen. Ja, aber wenn deine Warnlampe einen Triebwerksbrand anzeigt und du vielleicht damit rechnen musst, dass das Ding gleich in einem Feuerball explodiert. Ja, okay. Weiß ich nicht, wie clever da oder wie hart man da dann sein müsste. Ich weiß es aber nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie schnell das geht oder von daher keine Ahnung. Naja, also er macht sich gerade über seinen Öldruck Gedanken. Was, ja, stimmt. Und wenn du singst, kriegst du ja noch mehr Sauerstoff an den Brand dran, ne? Wäre irgendwie... Auch das, genau. Wahrscheinlich noch schlimmer. Aber also ja. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es wirklich gebrannt hat. So kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Ja, aber du musst dir davon ausgehen. Aber dass, du musst natürlich, wenn deine Maschine, die Maschine dir das sagt, dann ausgehen. Was willst du denn machen? In ihm steigt der Drang, den Fallschirm auszulösen. Und er weiß aber, dass das im Selbstmord gleichkommt. Ja? Also wenn er jetzt quasi dem barometrischen Auslöser misstraut, so, das ist ein wenig sein Problem. Aber wenn er jetzt den Auslöser zieht, dann braucht er so lange zum Runterkommen, dass sein Sauerstoff nie reicht. Ja, ja. Er muss weiter fahren. Wie lange reicht so der Sauerstoff, den er da dabei hat? Das habe ich, glaube ich, gleich dann noch irgendwo. Alles klar. Das ist aber wirklich nur so in einem 10-Minuten-Viertelstunden-Bereich. Also es ist nicht wahnsinnig lang. Na gut, wenn du kannst ja keine riesen Sauerstoffflasche mit dem mitführen, irgendwie erschlägt dich ja. Und normalerweise bist du ja auch relativ schnell in Höhen dann, ich meine, der war jetzt wirklich auch wahnsinnig hoch. Normalerweise bist du ja relativ schnell dann auch wieder in Höhen, wo du atmen kannst. Er muss weiter frei fallen, wenn sein Sauerstoff irgendwie reichen soll. Und ja, dann ist da aber auch noch diese Wolke. Er bemerkt jetzt Blut an der Hand, die Maske hält und fragt sich gerade mal so einen Moment, wo das herkommt. So, ist das meins? Das ist vielleicht, Moment, ich gucke mich mal um. Es ist jede Menge Blut und er kann es gar nicht verorten im ersten Moment. Es sind aber kleine Adern in seinen Augen und in der Nase und im Mund, die bei der Dekompression halt geplatzt sind. Ja, also sehr viel Blut aus Körperöffnungen im Gesicht. Die Luft, in die er fällt, die wird jetzt immer dicker, also spürbar dicker. Das Fallgefühl nimmt ein bisschen ab. Die Fahrt ist stellenweise fast schon gemütlich, weil der rauschende Wind in den Ohren so dann auch leiser wird. Also es rauscht schon immer noch, aber er beschreibt es als fast schon gemütlich. Und es gibt ihm genug Zeit und Ruhe, über weitere Dummheiten nachzudenken. So, jetzt kommt doch aber langsam die Wolkendecke, oder? Ja, erst kommt er noch auf die Idee, seinen rechten Handschuh auszuziehen. Den linken hat er schon verloren und scheinbar hat er auch vergessen, wie schnell die Hand ihm frierend, schmerzend taub geworden ist. Aber ja, wie gesagt, er hat es, glaube ich, vergessen, weil er hält sich dann die rechte Hand so in den Wind, dass ihm der sofort quasi den Handschuh von den Fingern reißt und dann stellt er im selben Moment fest, dass es eine unfassbar dämliche Idee gewesen ist. Schmerz durchdrückt den Körper, gefolgt von Taubheit und ja. Was wollt ihr denn damit erreichen? Ja, wissen die Götter. Das weiß er vielleicht selber auch gar nicht mehr. Er versucht, die Uhr zu lesen, was ihm nicht so richtig gelingt oder zumindest nicht zuverlässig, weil er sich ausrechnen will, wie lange er wohl noch fallen würde. Ja? Also er weiß, wann er ausgestiegen ist. Ich glaube, es war ziemlich genau 18 Uhr. Er kommt aber beim Rechnen irgendwie dauernd durcheinander. Aber es lenkt ihn zumindest so ein bisschen ab, ja, von diesem dunklen Nichts, in das er gerade reinfällt. So oben, unten drehen, Kopf über. Das sind alles bürgerliche Kategorien, mit denen William nichts mehr anfangen kann. Über den Wolken, doch unten wird's noch beschissener sein. Seine Rechnungen führen alle zu Ergebnissen, die seine Hoffnungen mehr und mehr schwinden lassen. Und er grübelt dann auch, ob nicht sein Fallschirm eigentlich schon längst hätte aufgehen müssen, ob er nicht schon weit genug gefallen ist, dass er nicht eigentlich, vielleicht, ja, er sieht's nicht, aber vielleicht ist er ja nur noch wenige hundert Meter über Grund, ja, und dann, wenn er zu spät dann den Fallschirm ziehen würde, das wäre natürlich auch sehr ärgerlich. Dreht's ihn immer noch so wahnsinnig? Es dreht ihn immer noch, ja. Okay. Er muss sich sehr zusammenreißen, also nicht mehr ganz so schnell, ja, ein bisschen langsamer, weil deswegen kann er sich auch wieder bewegen, aber es dreht ihn schon immer noch. Er muss sich sehr, sehr zusammenreißen, um nicht den Fallschirm auszulösen. Dann fühlt er plötzlich sehr punktuelle Schmerzen, so als ob jemand kleine Steinchen nach ihm wirft. Und da dämmert es ihm, dass ja um ihn rum ein Gewitter ist. Ja. So, das müssen Hagelkörner sein. Das donnert er dadurch. Ne. Jetzt friert er sogar an seinen Augäpfeln, ja, während der Hagel ihn weiter malträtiert, also es ist immer noch unfassbar kalt. Und immerhin ist er jetzt sich sicher, dass er noch über 10.000 Fuß ist, also dass der Fallschirm noch nicht auslösen muss, weil das ist die Hagelgrenze, wo der Hagel gefriert. Was der alles weiß. Ja, der Pilot muss sowas lernen. Ich wollte sagen, ich glaube, das wird dir eingeprügelt. Wenn du nicht gerade Warnpilot nur bist. Ja. wenn du nicht so ein Tiefflieger bist. Also Hochstapler und Tiefflieger. Wir haben einen Sendungstitel. Er weiß jetzt sicher, okay, ich bin noch sehr hoch, ich brauche jetzt nicht über die automatische Auslösung des Fallschirms nachdenken, weil ich muss definitiv noch weiterfallen. Er schließt die Augen und fällt weiter und weiter und weiter. And I'm free, free falling. Und trotzdem, er muss wieder an seinen Fallschirm denken, und aber quasi in dem Moment reißt es ihn nach oben und er weiß, okay, der barometrische Auslöser scheint zu funktionieren. Was er in dem Moment nicht weiß, ist, dass die Luftdruckschwankungen in der Gewitterwolke dazu geführt haben, dass der barometrische Auslöser viel zu früh ausgelöst hat. Er wird es aber bald merken. Für den Moment versucht er sich wirklich zu vergewissern, dass der auch tatsächlich ausgelöst hat. Also als ob ihm das Abbremsen von 100 auf 10 irgendwie nicht gereicht hätte. Er muss auch noch nach oben fassen und schauen, ob die Leinen über ihm sind. Und erst dann ist er beruhigt und okay, Fallschirm. Ja gut, aber das ist ja auch echt ein Ding, wenn der zum Beispiel nicht korrekt aufgegangen ist, dass du dann halt schauen musst, dass du den noch irgendwie richtest. Ich weiß nicht, ob Piloten einen Zweitschirm dabei haben. Das bei so einer Rundkappe weiß ich es tatsächlich nicht. Aber ja, so eine Rundkappe ist schon darauf ausgelegt, dass die auch unter schlechten Bedingungen irgendwie noch aufklappt. Ja gut, aber sozusagen, wenn die nur so halb offen ist, hast du vielleicht auch eine Chance irgendwie mit nachzukorrigieren. Kannst du unter Umständen, da weiß ich es tatsächlich so nicht. Ne? Aber es ist auch so, dass du wenn du mit dem Gleitschirm irgendwie dich so verhedderst in der Luft, dass du nicht mehr aufkriegst, dann kannst du noch eine Rundkappe werfen, die dann aber irgendwie halt an dem Gleitschirm so halb dranhängt und aber dich trotzdem sanft unterbringt. Ja, ich wollte gerade sagen, aber da ist ja oft das Ding, also ich weiß jetzt von den klassischen Fallschirmspringen, dass ein großes Ding auch erstmal ist, dass du deinen alten Schirm loswerden musst. Weil wenn der dann noch mit halb drin hängt, du machst den nächsten auf, dann verhängt der sich in dem und dann hast du gar keine Chance mehr. Das kann tatsächlich ein Problem werden, deswegen musst du das Werfen auch trainieren. Ja. Aber das ist schon tatsächlich so, dass es, ich habe das schon oft dann in YouTube-Videos gesehen, wie Leute halt mit so einem halb aufgefalteten Gleitschirm und aber eine Rundkappe dann noch halbwegs runterkommen. Interessant wird es, wenn du dann auf Wasser landest, weil dann musst du wirklich schauen, dass du irgendwie aus diesem Zeug rauskommst. Aber okay, bei ihm sind die Leinen oben, sie sind stramm, er merkt, okay, der Fallschirm ist offen und er bremst und alles gut. Er hat jetzt noch ungefähr 10 Minuten gemütlichen Fall vor sich und jetzt könnte man doch mal ohnmächtig werden. Ja, es ist ihm auch gerade der Sauerstoff an der Maske ausgegangen. Er nimmt die Maske ab, was von einem Schwall Blut begleitet wird. weil vermutlich hat das Bremsen des Schirms auch noch irgendwie Nasenbluten ausgelöst, so ganz genau weiß er es nicht. Bei der Gelegenheit stellt er aber fest, dass er ein tiefer Schnitt an seinem kleinen Finger den beinahe abgetrennt hat. Also der kleine Finger. Was hat er durchgedingelt? Also was hat den ausgelöst? Auch da tippe ich mal auf die Glaskanzel beim Flugzeug. Okay. Sicher kann ich es nicht sagen, aber ansonsten ist er nach einer optischen Prüfung, bestätigt er sich selbst. Ich bin halbwegs intakt. Ja. Das beruhigt ihn. Mit der Ruhe kehren jetzt aber die Schmerzen zurück. Im Körper, im Gesicht, an den Händen, einfach überall. Er spürt jetzt leichte Turbulenzen, was ich witzig finde, weil das bisher sicherlich kein entspannter Flug war. Aber er spürt jetzt leichte Turbulenzen und jetzt wird ihm auch tatsächlich langsam klar, dass er ja vorhin über einem Gewitter ausgestiegen ist, ja, als ob er es nicht schon jetzt wirklich wusste. Aber er weiß, dass es eigentlich nicht gut ist und dass man da nicht reinfliegen sollte. Aber bisher ist es eigentlich noch alles ganz cool. Ja, ein bisschen Unruhe in der Luft, ansonsten aber keine dramatischen Folgen. Aber dann? Etwas mehr. Dann ein Gefühl, als würde er jetzt seinen Fall gestoppt, umgekehrt, dann wieder gestoppt und nach unten weitergesetzt. Wollt ihr nochmal eine Runde? Die Turbulenzen jetzt im Gewitter. So, jetzt merkt er halt, dass sein Barometer vielleicht ihn auch verarscht hat, ne, dass er viel zu früh ausgelöst haben könnte und dass er jetzt halt in diesem Gewitter von unkontrollierbaren Aufwinden, Querwinden, irgendwas malträtiert wird. Was kannst du denn machen, damit du weiter runterkommst in einem Rundschirm? Also da gibt es keine Möglichkeit, die Fläche zu verkleinern oder irgendwas? Okay. Ja, es gibt Schnellabstiegshilfen schon auch, beim Rundschirm weiß ich es nicht. Beim Gleitschirm versuchst du halt das Flugprofil so zu verändern, dass es kleiner wird. Also du kannst verschiedene Leinen ziehen und Ohren anlegen zum Beispiel. Oder kannst irgendwie das ganze Profil so in sich zusammenfallen lassen, ein Stück weit. Aber das hilft dir in so einem Moment unter Umständen trotzdem nichts. Also es reicht unter Umständen nicht, um dich zum Fallen zu bringen. Ist jetzt aber auch gar nicht das größte Problem. Es kommt jetzt der Donner. So, ja. Und wo der Donner ist, da ist er der Blitz. Ohrenbetäubende Explosion, gefolgt von einem grell blendenden Lichtblitz. Flash. Dann ein Groll, das seinen ganzen Körper erfasst und in Vibration versetzt. Er schließt die Augen, aber die Blitze sind so grell, dass er sie trotzdem sehen kann. Der Donner wird immer heftiger und in immer kürzeren Intervallen. Zitat. Während der ganzen Zeit, die ich in dem Sturm verbracht habe, waren die brausenden Donnerschläge keine akustischen Sinneswahrnehmungen, sondern unerträglich physische. Jeder Knochen und jeder Muskel beantwortete das Krachen mit Beben. Ich habe den Donner nicht gehört, ich habe ihn gefühlt. Yeah. Ich würde sagen, der hing dann auch in der Luft und hat der hat so einen Deal mit Thor gemacht. Kannst du mir bitte erzählen, dass mindestens eine Metalband das für einen Song draus gemacht hat? Keine, die ich. Oh, das wäre doch ein Hammer-Track, oder? Da müssen wir den auch Menno-Sven fragen. Aber gibt es vielleicht Sabaton oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch da. Könnte man mal. Das klingt nach einem richtig geilen Song. Ja. Frag mal den auch Menno-Sven, der wüsste sowas. Frag man doch mal. Ja. Hat jemand Kontakt zum auch Menno-Sven? Ja, wir. Das ist mein Scherz. Er hört hier ständig hier zu. Wenigstens dämpft der Helm den Klang ein bisschen, sodass jetzt nicht instant seine Trommelfälle zerreißen. Ja, aber okay. Nicht wie bei Dark, der fantastischen Sendung. Ein schwacher Trost. Noch schlimmer als der Donner sind die Blitze. Sie schneiden vor ihm durch die Luft und William hat das Gefühl, jeden Moment in zwei geschnitten zu werden. Die Luft ist so dick, William so durchnässt, dass er wirklich das Gefühl hat, die Blitze könnten auf ihrem Weg zur Erde durch ihn hindurchschlagen. So als wäre er quasi leitend, ja, weil er so nass. Ja, gut, ist die Frage, was ist mehr leitend, ne? Luft mit Wasser drin oder er? Ja, darüber macht er sich gerade Gedanken. Viele Male schlug der Blitz so nahe ein, dass ich dachte, er ginge durch mich hindurch. Ich kann nicht sicher sein, dass genau das nicht passiert ist. William hat jetzt hauptsächlich Angst um seinen Fallschirm. Wenn der nämlich Feuer fangen würde, dann wäre es halt auf jeden Fall aus. Weil dann würde er auch tatsächlich fallen. Endlich! Der Sturm, durch den er fliegt, stellt sich später raus, ist einer der heftigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung an der Ostküste. Also es ist jetzt auch nicht irgendein... Ja, bin schon, dann hier keine halben Sachen, ne? Ein kleines Gewitter. Nein! Die Blitz-Donner-Kombination bringt ihn an den Rand dessen, was er zu vertragen imstande ist. Und darüber hinaus. Bei mehr als einer Gelegenheit während seines Flugs glaubt William bereits gestorben zu sein. Dann erwischt er doch den Blick auf seine Uhr. Und in dem Moment denkt er etwas wie, ach wie schön, dass ich bei all dem Chaos meine Uhr nicht verloren habe. Ja. Und dann fällt sie ihm runter. Ob ich den Herd daheim ausgemacht habe. Und dann stellt er mit großer Bestürzung fest, dass es 18.20 Uhr ist. Also, dass er schon 20 Minuten lang fällt. Ach so, ich habe jetzt gedacht, oh nein, ich habe die Waltons verpasst. Und das heißt so viel wie, er hätte eigentlich schon vor 10 Minuten ankommen müssen. Ja. Cloudsuck. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um euch von dem Phänomen Cloudsuck zu erzählen. Das kennt man unter Segelfliegern, Fliegern, Gleitschirmfliegern. Unter DevOps. Ja. Developer-Scherz? Ja. Tatsächlich habe ich jetzt hier meinen Absatz über Cloudsack, den habe ich scheinbar irgendwie da wieder rausgelöscht aus meinem Phänomen. Aber es ist tatsächlich so, dass die... Da macht das aus dem Gedächtnis. Dass die Luftdruckunterschiede... Selbstbewusst schränkt er seine Arme. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Naja, du sagst es jetzt aus dem Gedächtnis, oder? Naja, klar. Wow, du geile Sau. Naja, also im Grunde ist es einfach ein Luftdruckunterschied. Ja? Also grundsätzlich entsteht Thermik so, dass... Also man sagt ja immer, dass Wissen sexy macht und zum ersten Mal in meinem Leben spüre ich das. Alter, grad. Fick dich. Ich erkläre es dir nicht. Ich kann die Luft hier im der Raum jetzt aber auch schneiden. Ich erkläre es euch und Dominik darf es nachlesen auf Wikipedia. Also im Grunde entsteht Thermik so, dass du halt, dass der Boden sich aufheizt und darüber die Luft sich aufheizt. Deswegen heizt es sich auch über Acker zum Beispiel schneller auf als über Wiesen oder Wäldern. Und deswegen entsteht da eher Thermik. Und dann steigt die Luft nach oben. Was machst du da gerade? Willst du mich verarschen? Was denn? Er schnürt sich die Schuhe. Da steigt dann die Luft nach oben, die dann irgendwann kondensiert und so entstehen dann Wolken so, ja. Und man kann an so einer Wolke schon sehen, okay, ist das jetzt ein Schönwetterwölkchen? Ist das eine Cumulonimbus-Wolke, so ein Schäfchen? Oder ist das eine Cumulonimbus, ist dann schon das Hochgewachsene? Oder schießt die so richtig wie so ein Turm in die Höhe, ja? Und dann weißt du, okay, wenn das so ein mega großer Turm ist, dann sollte ich das weiträumig umfliegen, oder am besten sollte ich gar nicht fliegen bei so einem Wetter, weil dann hast du wirklich unter so einer Wolke so einen krassen Luftunterschied, dass es dich einfach gnadenlos nach oben saugt. Ja, das ist wahrscheinlich das Geräusch. Das ist der Effekt. Ihr seid mir gerade nicht. Das ist der Effekt quasi, der quasi jetzt hier zu tragen aber kommt. Ich höre dir doch nur zu. Es gibt quasi gewisse Wolkenarten, bei denen siehst du es schon vorher quasi, dass genau das passieren wird. Und da hättest du dich weit, weit fern. Wenn du jetzt von unten hochgeguckt hättest. Und in der Regel sind Gewitterwolken so, also die sind so hoch, dass da drin auch so ein krasser Luftdruckunterschied ist, dass es dich wirklich geradezu also nach oben zieht. Als du eingangs sagtest, dass er gar nicht weiß, in welche Richtung er fällt, ist es tatsächlich so, dass er stellenweise auch nach oben in dieser Wolke dann schon, ja, genau. Okay. Dann, er spürt es ja dann mitunter auch, aber manchmal spürt das auch vielleicht gar nicht so groß. Und tatsächlich hört es erst wieder auf, wenn du halt oben dann irgendwann rauskommst, meistens. Also du kannst dein Profil von dem Gleitschirm nicht irgendwie halbwegs sicher so verändern, dass du wieder sinken kannst bei so einem. Das funktioniert nicht. Das ist sehr, sehr, sehr abgefahren. Der Regen, durch den Bill fliegt, der ist so heftig und so dicht, dass er wirklich kämpfen muss, um nicht zu viel Wasser zu schlucken. Was jetzt auch ein Problem ist, dass man vielleicht nicht unbedingt unterschätzt auf dem Schirm hat. Er hält immer wieder den Atem an, aus schierer Angst zu ertrinken. Er denkt darüber nach, seine nutzlose Atemmaske wieder anzuziehen, damit er wenigstens nicht ertrinkt, sondern erstickt. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, was besser ist? Ich auch nicht. Und dann stellt er sich vor, wie sie ihn später irgendwo aus einem Baum fischen. Und er ist ertrunken. So ein bisschen verwundert, wie er von oben vom Himmel fallen kann und dabei ertrinken. Die Luftstöße sind so heftig, dass er bei einer Gelegenheit regelrecht nach oben in seinen Fallschirm gestoßen wird. Und da ist er sich sicher, okay, der Schirm kann sich nie mehr wieder richtig aufspannen. Ja. Aber wenige Sekunden später hängt er wieder mit seinem vollen Gewicht in den Leinen, er kontrolliert sie nochmal und es ist wie zuvor. Dann setzt wieder der Hagel ein und schlägt wieder auf den wehrlosen Piloten ein wie 1000 kleine Hämmer. Aber dass der Hagel den Schirm nicht kaputt macht, ist ja auch unglaublich. Manchmal, wenn sie meinen Helm trafen, hatte ich das Gefühl, als würde es Baseballbälle regnen. Oder würdet ihr sagen, das heißt Baseballbälle? Nein, Baseballbälle. Ich habe lange überlegt, das ist eigentlich Quatsch. Ja. Das ist ja doppelt gemoppelt. Das ist doppelt gemoppelt, aber Baseballbälle klingt einfach falsch. Ne? Ja, Baseball, ja. Baseballs klingt aber auch falsch. Spaceballs klingt aber dafür sehr richtig. Es ist ein unlösbares Dilemma. Schon bald ziehen eine Menge große blaue Flecke Williams ganzen Körper. Nicht, dass er sich dessen bewusst wäre. Aber weitere Basketbälle. Das ist echt komisch. Das Gesetz haben, dass man keine Baseball. Ja, ich finde Basketbälle klingt auch komisch. Aber ich finde Basketballbälle, das sagt doch. Nee. Weiß ich nicht. Es ist halt komisch, weil du mischst einfach zwei Sprachen in dem Moment. Ja, und noch deutlicher wird es bei Volleyball. Volleybälle. Weil bei Volleyball sprichst du es ja auch wirklich komplett deutsch aus. Ball. Bei Basketball, da hast du noch ja, das englische O. Da sagst du eher Basketball. Oder? Basketball. Nee, ich sag Basketball. Ja, stimmt, man kann es beide Richtungen. Aber bei Volleyball finde ich es noch, kein Mensch sagt Volleyball. Außer die vielleicht Amerikaner. Ja, aber da kommt jetzt auch wieder die Frage, sagst du dann ein Volleyballball oder sagst du ein Volleyball? Ja, bei Volleyball sage ich ja, das sprichst genau, du so aber deutsch aus. Komplett deutsch, das genau. Du so genau. Deutsch aus, dass du instinktiv die deutsche Form verwendest. Aber bei Baseball, käme ich überhaupt nicht auf diese Idee. Danke dafür. bei Basenball. Ich möchte eine Lösung und keine... ja, dafür haben wir die riesige Hörerschaft. Keine neuen Probleme in die Welt setzen. Naja. Weitere Minuten der Tortur, in denen William steht, versucht, sich gedanklich davon abzuhalten, durchzudrehen oder dann auch vielleicht in die doch zunehmend verlockende Bewusstlosigkeit abzudriften. Hat schon ein bisschen Lust jetzt. Ja, die auch so ein bisschen immer mitfliegt. Aber die Frage, was kann er überhaupt gerade noch aktiv tun? Aktiv macht er jetzt zum Beispiel mal einen grünen Flecken in der grauen Finsternis aus. Ja, also er sieht tatsächlich jetzt Erde unter sich. Er ist nicht über Wasser, das ist schon mal die gute Nachricht. Endspurt. Er ist beinahe unten. Wieder flammt Hoffnung in ihm auf. Endlich kam ich zur Landung runter. Jetzt, so dachte ich, müsste ich nur noch eine gute hinlegen. Ey, weißt du, was der grüne Fleck war? Eine Soap with Camel, die zufällig vorbeigeflogen ist. Und zack, ist er auf dem Seitenflügel und zack, es war wieder die gleiche. Reiß dich zusammen, achte auf die Landegeschwindigkeit, bring dich nach all dem nicht mit einer schlechten Landung selbst um. Die Erleichterung ist unfassbar, als das Grün mehr und mehr wird und William sich näher und näher an die Landung bringt. Es sind vielleicht noch 100 Meter, alle Schmerzen sind vergessen, es regnet in Strömen und dunkel ist es irgendwie auch. Da kommt ein Bär. Frisst ihn Ende. Er kann ein kleines Wäldchen unter sich ausmachen, das auch schnell näher und näher kommt und er bereitet sich auf eine harte Landung vor. Der Wald also, kommt direkt auf uns zu. Er beißt seine Zähne zusammen, hält die Hände vor den Schritt, macht die Augen zu, legt die Beine über Kreuz und schon verheddert sich sein Fallschirm in den Ästen und er wird so medium sanft gegen einen Baumstamm geschwungen und dann kracht er bis auf den Waldboden runter. Interessanterweise ein Gefühl, das ich sehr gut kenne. Genau das habe ich auch gemacht an meiner Höhenschulung. Ernsthaft? Ja. Ah, okay, cool. Er kommt auf seiner linken... Wald krachen? Ja, mit so einem Schirm in den Baum fliegen. Ah ja. Er kommt mit... Ist das Absicht? Nein. Ach so. Er kommt, wir mussten einen Baumkletterer kommen lassen, der den Schirm... Das habe ich euch doch erzählt, oder? Nein. Das habe ich nicht erzählt. Das hast du nicht erzählt. Ungefähr. Es war ungefähr letztes Jahr um die Zeit. Klingt gut. Ja, das erzähle ich euch später. Eine unbeschwertere Zeit. Es war damals. Als ich noch in Bäume gekracht bin. Die gute alte Zeit. Er kommt auf seiner linken Seite zum Liegen, etwa 40 Minuten, nachdem er aus seinem Kampfjet ausgestiegen war. Boah. Er hat es tatsächlich überlebt. Er schleppt sich mit letzter Kraft zu einer Straße, hält ein Auto an und lässt sich in ein Krankenhaus fahren. Ihr werdet mir nicht glauben, was ich erlebt habe. Ich nehme an, die haben auf seine Erfrierungen, Striemen, Blutergüsse und schwerer Dekompression dann doch irgendwie auch ein bisschen verwundert geguckt. Er bleibt mehrere Wochen stationär und kehrt anschließend in den aktiven Pilotendienst zurück. Zitat aus dem Vorwort des Buches, das er über den Vorfall geschrieben hat. If it were fiction, it would be hard to believe. Ja, ne, das ist ja der Klassiker, ne? Desto absurder so echte Sachen sind, die dann auch nacherzählwürdig sind, desto mehr denkst du, das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch sowas überlebt. Ich kann mir vor allem gar nicht vorstellen, wie man ein ganzes Buch darüber schreiben kann. Ja, es ist ein dünnes Buch, aber ich kann es sehr empfehlen. The Man Who Wrote the Thunder. Kann man tatsächlich als PDF Thunder. Komplett im Internet finden. Tatsächlich ist Rankin, und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, es ist einer von zwei Menschen, die jemals den Aufenthalt in einer Cumulonimbus-Wolke überlebt haben. Wie viele haben das ausprobiert? Mehrere. Viele. Um mich zu sagen, sehr viele. Eva Wisniewska ist die andere. Die hat mal, das war die du vorhin als Beispiel bringen wolltest, die hat mal bei der Vorbereitung auf eine Gleitschirmweltmeisterschaft, ist die in so eine Gewitterwolke eingesaugt worden, genauso wie wir es beschrieben haben. Die hat das Bewusstsein verloren, kam eine halbe Stunde später wieder zu sich, war immer noch in diesem Sturm drin und erst nach einer Ewigkeit wurde sie auf ungefähr 10.000 Metern oberhalb ausgespuckt und sie war da auch minus 50 Grad. Und sie ist dann 3,5 Stunden lang in der Gegend rumgeflogen, bis sie dann irgendwann endlich unten war. Und mit Erfrierungen im Gesicht, Unterschenkeln. Was, 3,5 Stunden? Ja, war sie insgesamt in der Luft. So, ja, du musst ja dann auch irgendwie runterkommen. So, und da, wenn unter dir ein Gewitter ist, kommst du halt nicht so richtig runter. Also es ist... Du bist ja wie so ein Ping-Pong-Ball auf dem Föhn. Ja. Und das war eine, die halt wirklich, das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Und das war ja wirklich eine, die weiß, was sie da tut eigentlich, ja. Und also dies. Naja, also der Kollege gerade wusste offensichtlich auch, was er tut. Also. Ja, gut, aber ich glaube sozusagen, bei der ist es halt noch bitterer, weil die halt der sehr bewusst ist, was da alles so passiert. Der Typ wusste halt sozusagen, und so komme ich runter und auf der Höhe muss das passieren und auf der Höhe muss das passieren. Genau. Und bei ihr ist aber halt so bitter, dass sie ja unten eigentlich relativ harmlos anfängt mit, oh, ich habe ein bisschen Aufwind, cool, und dann macht irgendwann. Und die setzt sich heute sehr stark für Risikovermeidung beim Gleitschirmfliegen ein. Also die macht sich da an mehreren Stellen stark für. Das war in den USA, oder? Nein. Ich weiß nicht genau, wo es war, ehrlich gesagt. Aber im selben Gewitter, durch das die geflogen ist, ist ein 42-jähriger chinesischer Gleitschirmpilot auch eingesogen worden und der ist ums Leben gekommen. Also das passiert tatsächlich, ich möchte jetzt nicht sagen oft, aber gerade in solchen Umfelden, also ein Amateurpilot würde da gar nicht mehr fliegen, klar, aber die Profis müssen halt dann irgendwie andere, keine Ahnung, viele Flüge in die Vorbereitung packen, irgendwie in einer bestimmten Zeit. Und die gehen solche Risiken dann ein und da passiert sowas schon mal. Ja. Wow. Also ich hatte hier noch irgendwie, ich war mir sicher, ich hätte hier noch ein Ende irgendwie formuliert, aber ich glaube, ich habe wirklich nicht die letzte Version von meinem Dokument heute dabei. Also Gott weiß, Gott ist mein Zeuge. Ich habe selten das Gefühl, dass ich mir denke, oh, schade. Ich habe jetzt, du sagst sowas wie, ich hatte selten das Gefühl, dass ich mir denke, ich bin gut unterhalten worden. Das war, war extrem kurzweilig und wie so oft bin ich ein Fan von nicht einer durchgehenden Story, sondern einer Top so und so. Und das sind wir wieder bei im Cumulus. Mich lässt es immer so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil ich das einfach so mag. Jemanden, ja, weil dann der Kracher nicht am Schluss so da ist, oder so ein rundes Ende ist, sondern das war jetzt halt Punkt 3. Ja, auch das, aber so jemanden durch sein Leben zu begleiten, weil das ja auch immer so einen Spannungsbogen hat, der in der Regel dann noch ein bisschen ausfasert und ausfasert. Ja, aber es klingt dann in der Ruhe oft mit einer Ruhephase, wo dann irgendjemand noch, keine Ahnung, noch 10 Jahre seinen Garten pflegt oder sowas aus, ne? Und ich meine, eine 2-Stunden-10-Folge, die kann ich auch einfach nicht ernst nehmen. Liebe Leute, dran denken, schickt uns eure Fragen, dann packen wir die mal in eine Bonusfolge. Und Screenshots. Also ich hab das sehr starke Gefühl, dass allein mit dieser Folge mehr als ein Videospieler die Karte locker. Vielleicht müssen wir die doch noch vergrößern. Ja. Ach so, dann schmeiß ich noch ein. Wow! Das hatte ich gar nicht drauf. Ja, vielleicht inzwischen schon. Das fällt mit Tuberkulose, haben wir aber nicht. Stimmt. Na dann. Bis danke. Tschüssi. Tschüss. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Warum hast du gerade so viele Edit-Marken gesetzt? Damit ich weiß, dass ich an der Stelle nachher die Sachen mute, wenn das Auto läuft. Ja, gut, ne? Und nicht vergessen, schickt uns eure Fragen entweder auf Twitter oder auf das-a.ch. Egal an wen, wir tragen das einfach zusammen und machen dann eine Q&A-Session. Darf ich auch welche einschicken? Ja, klar. Und für das Bingo würde ich auch sagen, dass sie einschicken dürfen. Gerne. Oh, das ist eine gute Idee. Aber dann müssen wir es wahrscheinlich auch wirklich vergrößern, wenn da noch so wirklich viel mehr so einschicken. Ja, oder du machst halt 5x5, aber nimmst aus einer zufälligen Menge an Dingen. Ja, ich habe eine zufällige Menge an Dingen. Dass immer schön frisch bleibt. Es sind ja mehr als angezeigt werden. Nein! Ah, okay. Ja, ja. Okay, wusste ich nicht. Ja, aber du kannst. Also, hallo, für was hältst du mich? Für einen Jürgen. Aber spätestens dann sollte man vielleicht keine Sammelkarten machen. Sammelkarten? Naja, wenn du sagst, entweder Monty Python, Lodio oder Simpsons Zitat, dann sollte man jeweils einen Einschlag geben. Ja, stimmt, du kriegst auch immer mehr zusammen. Ja. Es gibt so viel Potenzial, das zu verbessern. Und dabei ist es nur Quatsch eigentlich. Aber ich würde gerne was verlosen. Aber so, wir haben so gar nichts, dass man. Der Erste, der so besoffen ist vom Ach-Bingo, dass er im Krankenhaus landet. Würde manchmal für den Trinkspiel draus machen. Selbstverständlich. Ach, deswegen bin ich ja gar nicht gekommen. Das ist ja das Allererste, was ich tun würde. Ach, liebe Zeit. Vor allem einfach, weil schon während des Intros mindestens 3 Felder voll sind. Ja. Das Intro gehört übrigens nicht zum Bingo dazu. Ah, okay. Ja. Nein, ich meine allein schon dem Hallo hier sitzen zusammen, weil da passieren ja auch schon allein genug Dinge. Und jetzt nehmen wir noch A auf. Ich habe nichts dabei. Ich habe was dabei. Ich habe einen Haufen. Ich habe einen totalen Tränenzieher. Einen Haufen. Das heißt, ich kann auf Stopp drücken, ja? Sagt dir nichts mehr Lustiges ab jetzt. Habe ich vorher was Lustiges gesagt? Ab jetzt sage ich nur noch lustige Sachen, okay, im Gegensatz zum Podcast. Dann drücke ich jetzt auf Stopp. Sehr gut.